Abschnitt 1 von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Leben und Schicksale des Katers Rosaurus oder Die kleine Prinzessin und ihre Katze von Amalie Winter. Kapitel 1 Die Überraschung. Meine Freuden! Wollt ihr meine Freude hören? Ruft ein Mädchen voller Lust. Nun, ich will sie gern euch lehren, hegt sie auch in reiner Brust. Meine Freunde sind die Blüten und die Blumen groß und klein, die des Himmels Lust und Frieden durch die weite Schöpfung streuen. Meine Freunde sind die Tiere, Schäfchen, Biene, Schmetterling, denn in Gottes Lustreviere ist mir keines zu gering. Die kleine Prinzessin Marie war 6 Jahre alt und führte ein glückliches Leben. Alle Welt war ihr gut, und jedermann bemühte sich, ihr Freude zu machen. Täglich wurden kleine Mädchen eingeladen, mit denen sie im schönen Wagen spazieren fuhr und mit schönen Spielsachen spielte. Die Spielsachen waren aber ganz außerordentlich schön. Sie hatte unter anderem eine Puppenstube, welche so groß war, dass nicht nur die Puppen, sondern auch deren Besitzerin, nebst zwei ihrer Freundinnen, darin Platz fanden. Kanapee, Stühle und der Tisch waren so eingerichtet, dass die Kinder sich ihrer bedienen konnten, und oft wurde dort in Gesellschaft der Puppen von verschiedener Größe Schokolade getrunken. Der kleine Hund Jolly wurde bei solchen Gelegenheiten ebenfalls eingelassen und erhielt einen Platz auf dem Kanapee, von wo aus er mit wahrhaft menschlicher Grazie ebenfalls Schokolade trank und Biskuit fraß. Wenn er sich zuweilen vergaß und sich allzu gefräßig zeigte, so wurde er ernstlich ermahnt und das Prinzesschen drohte mit dem Finger. Die Puppen waren indes von verschiedener Größe und von ganz verschiedener Art. Da sah man eine große Puppe als Königin angetan, mit einer goldenen Krone auf dem Kopf und dem Hermelinmantel um die Schultern. Neben ihr saß das Bauernmädchen in der Landestracht mit Bändermütze, kurzem Rock und goldgesticktem Latz. Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen waren in den kurzen Flügelkleidern und weißen Beinkleidern mit den runden Strohhüten sehr hübsch anzusehen. Außerdem gab es auch Puppen in Haus- und Ballkleidern, und alle hatten ihre besondere Garderobe. Viele davon besaßen sehr schönes langes Haar, und es gewährte den Kindern große Freude, solches zu kämmen und zu flechten. Andere hatten bloß Locken, was ihnen auch sehr gut stand. Alle diese Puppen waren aber in dem Augenblick, wo diese Geschichte beginnt, ganz vergessen und lagen in einer Ecke der Puppenstube übereinander gehäuft, denn die Prinzessin hatte kürzlich eine Puppe erhalten, welche alle anderen aus ihrem Herzen verdrängte. Das war nämlich eine schöne Wickelpuppe. Kopf, Arme und Beine waren von Wachs, und das Kinderzeug war äußerst vollständig. Es fehlte nicht an Windeln, Stopfläppchen und Wickelschnuren. Die Wickelkissen waren mit Bandschleifen versehen und mit Stickereien garniert. Die Mützchen waren prächtig, ganz mit Spitzen und Bändern bedeckt. Es gewährte den Kindern große Freude, das Puppenkind zu wickeln und trocken zu legen, herumzutragen und einzuschläfern und ihm Brei zu geben mit dem kleinen silbernen Breilöffel aus dem vergoldeten Breinäpfchen. Des Abends wurde die Puppe immer in die Wiege gelegt, welche ebenfalls in der Puppenstube stand, und das war eine sehr schöne Wiege von Mahagoniholz, wie nur wenige Menschenkinder sie besitzen. Es schläft sich nun zwar ebenso gut in einer einfachen Wiege, aber für die Puppe einer kleinen Prinzessin heißt es doch, je schöner, je besser. An dieser Wiege waren nun reiche Vergoldungen angebracht. Ein vergoldeter Engel schwebte darüber und hielt in seinen Händen den grünen Vorhang von schwerem, rauschenden Seidenstoff. Kopfkissen und Decken waren von rosa Atlas mit Überzug von gesticktem Tüll mit Spitzenbesatz. Das schönste Eigentum der Wickelpuppe war aber das Taufzeug. Es bestand aus einem langen Kleid von Spitzentüll über rosa Atlas. Das Kind lag auf einem Kissen von rosa Atlas, und nun gab es Spitzen und Schleifen und Menge. Besonders schön waren die Ärmelchen gestickt, und das Mützchen erregte allgemeine Bewunderung. Eine arme Stickerin hatte 4 Wochen daran gearbeitet und von dem Lohn, den sie dafür bekam, ihre ganze Familie erhalten. Die Wickelpuppe sah aber in diesem Taufzeug gerade so aus, wie das Prinzesschen selbst bei der Taufe ausgesehen hatte. »Wir wollen doch Taufens spielen«, sagte Lissy eines Tages, als eine Gesellschaft kleiner Mädchen bei der Prinzess versammelt war. Lissy war die älteste von ihnen und pflegte gewöhnlich, die Spiele anzugeben. »Wir wollen die Wickelpuppe taufen«, sagte sie, »und ich will der Pastor sein.« Die Kinder nahmen den Vorschlag mit Jubel an. Mademoiselle Gogo, die Bonne, hatte das Zimmer verlassen wegen eines Besuches und hatte die Kinder gebeten, recht still zu spielen. Nun, bei der Taufe machte man auch gewiß keinen Spektakel. Lissy wickelte sich in einen schwarzen Schal und machte sich von Papier Päffchen an den Hals. Ein kleiner Tisch wurde als Altar angeputzt. Nun putzten sich auch die Paten. Das Prinzesschen setzte ein Diadem ihrer Mama auf, welches diese wegen dessen Schwere auf einige Stunden bei ihr abgelegt hatte. Ein goldgestickter Langschal ward ihr als Schleppe angemacht. Die kleine Diana befestigte zwei Blumenkränze der Balldamenpuppe auf den Kopf und band ihnen himmelblauen Mantel um die Taille, so daß er hinten Schleppe bildete. Die kleine Amalie hatte eine Écharpe von rosa Flor auf dem Kopf befestigt und hüllte sich hinein, so daß sie in einem jener Wölkchen zu stecken schien, welche abends vor Untergang der Sonne so schön rot aussahen. Die lange Jenny hatte aber die Mütze des kleinen Prinzen aufgesetzt, einen Kindersäbel umgeschnallt und ein paar Vorhangsquasten als Epauletten an die Schultern befestigt und wollte durchaus der Herr Gevatter sein. Nun sollte die Taufe losgehen. Lissy hatte nämlich ihr Schwesterchen taufen sehen und nahm sich vor, es gerade so zu machen. Joly mußte sich auf die Hinterpfoten setzen, um das Mützchen zu halten, was damals Lissys Amt gewesen war. Als nun die Vorbereitungen vollendet waren und die Kinder feierlich im Kreise standen, vernahm man plötzlich ein fremdartiges Geräusch, ein Poltern, Miauen, Winseln. Die Kinder wußten gar nicht, was es war. Die Wickelpuppe konnte es doch nicht sein. Das Geräusch kam aus dem Kamin, welches im Sommer zugestellt wurde, damit der Wind nicht hereinfauchen konnte. Die Kinder fürchteten sich und flüchteten schreiend und um Hilfe rufend in das andere Zimmer, und Joly verfiel in ein fürchterliches Gebell. Unter dem Lärm kam Mademoiselle Gogo herbei und frug, was es gäbe. Als die Kinder von dem Spektakel im Kamin erzählten, schüttelte sie bedenklich den Kopf. Sie wußte nicht recht, ob es geraten sei, das Kamin zu öffnen. Es konnte ja eine Eule oder ein Uhu hineingeflogen sein. Diese Vögel haben aber große Schnäbel und pflegen damit, um sich herumzuhacken. Es konnte auch eine Fledermaus sein, und Mademoiselle Gogo fürchtete sich vor Fledermäusen. Alles stand um das Kamin in horchender Stellung. Ach, die Töne waren so leise, so hilfebedürftig. Man mußte ahnden, daß ein Geschöpf Gottes sich sehr unbehaglich darin fühle. Lissy riß geschwind das Kamin auf, und siehe, da lag ein kleines, allerliebstes Kätzchen. Es konnte kaum 14 Tage alt sein und gefiel den Kindern ungemein. Es war ein buntes Zypernkätzchen. Es hatte einen langen Schwanz, den es anmutig bewegte, kurze Ohren, die es klug zu spitzen wußte, und ein Fellchen, so weich und glatt wie Seide. Dabei schnurrte es äußerst lieblich und schien sich im Schoß des Prinzesschens sehr wohl zu befinden. Die Kinder holten Milch herbei, und es leckte dieselbe mit seinem rosaroten Züngelchen. Man sah es ihm an, daß es ihm gut schmeckte. Die Kinder hatten sich um das Prinzesschen herumgekauert, um den kleinen Ankömmling recht betrachten zu können. Alle waren davon entzückt, nur nicht Joly, welche zur Türe hinausgebracht werden mußte, da er Lust zu haben schien, das arme Kätzchen zu beißen und aufzufressen. Als Lissy aber die Freundinnen aufmerksam machte auf die Sammetpfötchen des Kätzchens und auf deren rosarote Sohlen, wurden die Bedienten zum Abholen gemeldet, und man mußte sich trennen. Das Kätzchen war im Schoß des Prinzesschens eingeschlafen. Und wir wollen es schlafen lassen, um zu erforschen, wie der kleine Gast eigentlich in das Kamin gekommen war. Kapitel 2. Wie das Kätzchen ins Kamin kam. In Sonnenschein, in dunkler Nacht, für Mensch und Tier Gottes Auge wacht. Die Art und Weise, wie das Kätzchen ins Kamin gelangt war, gewährt dem aufmerksamen Leser einen Blick in die traurigen Familienverhältnisse der Katzen. Bei dem Vogelgeschlecht ist das Männchen dem Weibchen beim Nestbauen, Brüten und Füttern der Jungen behilflich. Der liebenswürdige Gatte, der Nachtigall, singt seinem brütenden Weibchen vor und erfreut durch seine herrlichen Liebestöne das Ohr des lustwandelnden Menschen. Auch bei manchem vierfüßigen Tier findet man väterliche Zuneigung und Fürsorge für die Jungen, aber bei den Katzen ist das nicht der Fall. Mancher Katzenpapa hat sogar die schlechte Gewohnheit, seine Kleinen zu fressen. Vielleicht hält er sie für Mäuse oder Ratten, vielleicht hasst er sie, weil sie die Katze zu sehr beschäftigen und von den Mondscheinpromenaden auf den Dächern, vom Besuch der Katzengesellschaften und von der Teilnahme an den herrlichen Katzenkonzerten, deren ihr, lieben Kinder, gewiss schon oft gehört habt, abhalten. Kurz, der Kater frisst seine Jungen und die liebende Katzenmutter ist genötigt, dieselben gegen ihn zu verteidigen oder vor ihm zu verbergen. Das tut sie nun so gut sie kann, indem sie sich zu ihrem Wochenbett Stellen aufsucht, wo niemand so leicht hinkommt. Kätzchens Mutter war nun niemand anders als Mies Mies, die Hofkatze, und sein Vater, der sehr ehrenwerte Hofkater namens Murr. Beide Eltern erfreuten sich einer sehr einträglichen Anstellung bei der Küche und erhielten eine reichliche Besoldung an Hühnerknochen und Fischgräten, die sie bloß mit dem Hofraben zu teilen hatten. Mies Mies fand indes noch nebenbei Gelegenheit, manche verhungerte Stadtkatze zu unterstützen, denn Mies Mies hatte ein gutes Herz. Aber der Kater Murr und der Hofrabe Hans wollten das nicht leiden und scharrten in die Erde, was sie nicht fressen konnten, lieber als andere Tiere damit zu erfreuen. Man hätte nun meinen sollen, bei so reichlicher Kost würde der Vater seine Kinder verschonen, aber nein, er hatte von Zeit zu Zeit förmlich Appetit nach jungen Kätzchen, und auch der Hofrabe liebte, solche zu verspeisen. Mies Mies kannte alle diese drohenden Gefahren und war ernstlich darauf bedacht, ihre Kinder denselben zu entziehen. Mies Mies hatte auch ein Gespräch der Schlossmagd und des Schlossvogts belauscht, worin diese sich vornahmen, keine jungen Kätzchen mehr im Schloss zu dulden, weil solche Unreinlichkeiten verursachten. Alle Kinder der Mies Mies sollten künftighin ersäuft werden. Man kann sich denken, wie das Herz der armen Hofkatze schlug, als die Stunde nahte, wo sie Mutter werden sollte. In ihre traurigen Gedanken vertieft schlich sie auf einem vorragenden Haussims in den Fenstern der fürstlichen Gastzimmer vorüber und bemerkte, dass der Wind eines dieser Fenster aufgerissen hatte, ohne dass irgendjemand es bemerkt zu haben schien. Im fremden Zimmer stand aber ein Himmelbett mit blauseidenen Vorhängen, worin schon Fürsten und Grafen geschlafen hatten. Das mußte sich vortrefflich zum Wochenbett eignen, es war ganz so weich und sanft, wie Mies Mies es für ihre jungen Kätzchen nur wünschen konnte. Sie schlüpfte also zum Fenster hinein, sprang auf das Bett, wühlte mit ihren Pfoten eine Art von Nest zwischen Kopfkissen und Plumeau und sah sich bald von drei allerliebsten Kätzchen umgeben, die sie auch während 9 Tagen ungestört säugte. Nur einmal täglich verließ sie ihre Kinder, um selbst Nahrung einzunehmen. Das tat sie aber nur in der Nacht, damit niemand erspähen möge, wohin sie ihre Schritte wendete. Die Kätzchen pflegen bis zum 9. Tag blind zu sein. Bis dahin leiht die sorgsame Mutter ihnen ihr Auge und wacht über sie. Mies Mies erwartete stündlich, dass ihre Kinder das Licht aufgehen werde, und hatte fleißig die geschlossenen Augen geleckt, um ihnen das Aufschlagen derselben zu erleichtern. Da vernahm sie eines Tages ein Geräusch an der Tür, ein Schlüssel wurde ins Schlüsselloch gesteckt, das Schloss gedreht, die Tür ging auf und hinein trat die entsetzliche Schlossmagd mit einem furchtbaren Besen an einem langen, langen Stiel. Mies Mies befahl ihren Kindern, ganz still zu sein. Sie hoffte, die Hofmagd würde nur kehren und nicht das Bett machen. Ängstlich blinzelte sie durch die Spalten des Vorhangs und verfolgte jede Bewegung der Entsetzlichen. Ach, all ihr Hoffen war vergeblich. Es waren Gäste angesagt, und die fremden Zimmer und fremden Betten mussten in Ordnung gebracht werden. Eine kräftige Hand riss den Vorhang auseinander und das Plumeau in die Höhe. Welch eine Untat war da geschehen! Die Schlossmagd erhob einen gewaltigen Lärm. Sie schrie und tobte gegen die Katze, sie schimpfte und drohte, sie zu verderben mit ihrer ganzen Brut. Mies Mies ließ sich aber nicht so leicht einschüchtern. Sie machte wahre Tigeraugen. Sie zischte, knurrte, pustete, machte einen furchtbaren Katzenbuckel und schien sich zu einem gewaltigen Sprung nach dem Angesichte der Schlossmagd zu rüsten. Dabei bewegte sie ihren Schwanz wie eine Löwin und zeigte ihre spitzen, scharfen Zähne wie ein Leopard. Sie erschien in ihrer mutigen Mutterliebe so furchtbar, dass der Schlossmagd ganz Angst und Bange wurde für ihre Augen und für ihre roten Wangen und sie davon eilte, um den Schlossvogt als Beistand herbeizurufen. Frau Mies-Mies war indes nicht so dumm, diesen Beistand abzuwarten. Sie dachte, wenn der Schlossvogt und die Schlossmagd sich mit ihren Besenstielen über mich hermachen, dann bin ich mit meinen lieben Kleinen verloren. Da geht es uns schlecht. Sie beschloss also, so schnell als möglich, ihre Kätzchen hinwegzutragen und ihnen ein anderes Unterkommen zu suchen. So nahm sie denn ein Kätzchen ins Maul und trug es aufs Dach. Dann holte sie das zweite, dann das dritte. Und als die Hofmagd und der Hofknecht kamen, fanden sie das Bett leer. Dasselbe sah aber nicht reinlich aus, und der Hofknecht hielt sich die Nase zu und lief so schnell als möglich davon. Nun ergriff Mies-Mies wieder das Kätzchen, das sie zuerst auf das Dach niedergelegt hatte. Sie, deren Zähne so scharf für die Mäuse waren, sie wußte dieselben ganz stumpf zu machen, damit ihr Kind den mütterlichen Zahn nicht fühlte. Sie trug es nach einer Bodenkammer, wo sie sich eines alten Strohsacks erinnerte. Dort waren die Kleinen zwar nicht so weich und vornehm gebettet wie früher, doch sicher vor Störung. Dann holte die Mutter das zweite Kind. Unser Kätzchen aber war das dritte, welches bis zuletzt warten mußte. So lag es denn allein auf dem Dache. Es war bis jetzt noch blind gewesen und wußte eigentlich nicht, was man mit ihm vorgenommen hatte. Es fror und ihm war ganz unheimlich zumute. Da berührt ein Strahl der scheidenden Sonne das arme Tier und suchte dessen geschlossenes Auge, welches sich plötzlich öffnete und zum ersten Male das Licht der Welt erblickte. Kätzchen verfiel darüber in ein ungeheures Niesen und geriet durch diese Bewegung ins Rollen. Es rollte vom Dachgiebel herab, immer weiter, immer weiter. Es wäre bis in den Schlosshof gerollt, wenn das Kamin es nicht aufgenommen hätte. So kam es denn in des Prinzesschens Zimmer und gewiß in sehr gute, liebevolle Hände. Ende von Abschnitt 1. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 2. Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3. Wie die Kinder mit dem Kätzchen spielen. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Kätzchens Ankunft war eine große Freude für die Kinder und besonders für Prinzess Marie. Wenn sie früh aufwachte, mußte man ihr das kleine Tier ins Bett bringen, wo sie ihm das Frühstück gab, welches aus Milch und Biskuit bestand. Joly, der oft eifersüchtig war, wurde ohne Erbarmen geschlagen und in die Bedienstetenstube verwiesen, wenn er sich neidisch zeigte und dem Kätzchen etwas anhaben wollte. Kätzchen fühlte sich auch bald heimisch in dem blauen, mit Sternen besäten Zimmer. Man merkte es ihm an, dass es in einem Himmelbett zur Welt gekommen war, denn nichts erschien ihm zu gut, um es zu benutzen. Das Prinzesschen wollte auch mit nichts anderem mehr spielen als mit Kätzchen. Trotzig stand die schöne, große Puppenkönigin in der Ecke. Seit 8 Tagen war ihr starkes Haar nicht gebürstet und geflochten, ihr Staat nicht gewechselt worden. Gabrielle, die Balldame, lag ebenso lang schon im Himmelbett in der Nachtjacke, und niemand dachte daran, ihr nur ein einziges Mal die Augenlider aufschlagen zu lassen, unter welchen doch so schöne blaue Glasaugen ruhten. Unter dem Tisch lag aber die Wickelpuppe, noch im Taufstaat, denn sie hatte ihre schöne Wiege dem Miaukätzchen einräumen müssen. Die Puppenstube befand sich aber in großer Unordnung, weil Miaukätzchen alles darin herumgeworfen hatte. Der Kronleuchter war zertrümmert, die hübschen Nippsachen zerbrochen und die kleine Uhr von Marzipan sah gar nicht mehr aus wie eine Uhr, denn Miaukätzchen hatte die süßen Bestandteile derselben entdeckt und häufig daran geleckt. Kätzchen durfte sich auch alle möglichen Freiheiten nehmen. Wenn die Fürstin durch das Zimmer ging mit dem Schleppkleid, sprang es auf die Schleppe und ließ sich spazieren fahren. Wenn Prinzesschen mit dem Batisttuch wedelte, haschte Kätzchen danach und hing sich mit seinen kleinen Krallen in dessen Spitzen, welche natürlich darunter litten. Mademoiselle Gogo pflegte in einem Lehnsessel Platz zu nehmen, wenn sie das Prinzesschen an- oder auskleidete. Dann hüpfte Kätzchen auf die Lehne. »Kätzchen, sieh zu«, sagte Mademoiselle Gogo. Und sie meinte, das könne Prinzesschen vermögen, hübsch still zu halten. Das war aber eines Tages gar nicht der Fall, und Mademoiselle Gogo schüttelte unzufrieden das Haupt, so daß die roten Mützenbänder wackelten, und da Kätzchen meinte, alles, was sich bewege, wolle mit ihm spielen, wupp, war es auf Mademoiselle Gogos Kopf gesprungen und hatte die roten Schleifen in den Klauen. Mademoiselle Gogo fiel aber beinahe in Ohnmacht vor Schrecken, und das Prinzesschen konnte vor Lachen vollends nicht stillhalten. Aber das war auch nicht nötig, denn die gute Mademoiselle Gogo lachte gleich darauf von ganzem Herzen mit. Joly pflegte sein Frühstück und Mittagsmahl beim Kamin in des Prinzesschens Zimmer zu erhalten, und Kätzchen, obgleich es schon ganz gesättigt war, fühlte stets Appetit danach und naschte davon. Wenn nun der arme, zurückgesetzte Joly sich darüber erzürnte, zu bellen anfing und Kätzchen wegjagen wollte, begann dasselbe zu putzen und zu drohen und mit ihren Sammetpfötchen Ohrfeigen auszuteilen, so daß Joly das Schwänzchen einzog, quälte und unter das Kanapee flüchtete. Kätzchen war noch gar nicht gut erzogen und pflegte oft die schönen Teppiche zu verunreinigen. Mademoiselle Gogo machte eine Rute, um es zu strafen, aber Prinzesschen bat immer vor, und wenn alle Welt sich die Nase zuhielt, meinte sie immer, es sei die Resette, welche so stark dufte. Und da gab es auch manche Leute, welche das wirklich zu glauben schienen. Eines Tages wurden wieder die guten Freundinnen zu Schokolade gebeten, und alle freuten sich sehr am Kätzchen und spielten mit demselben auf alle mögliche Weise. Sie bliesen eine Marabou-Feder in dem Zimmer umher, und Kätzchen haschte danach. Dann kullerten sie Bälle, ließen ein wächsernes Mäuschen mit einem Uhrwerk umherlaufen, banden eine kleine Puppe an einen Bindfaden und ließen sie tanzen. Kätzchen machte die wunderlichsten Sprünge bei solchem Spiel und legte eine wahre Katzengrazie an den Tag. Eine berühmte Tänzerin soll eine Katze als Vorbild genommen haben für ihre Pas und Bewegungen, und unser Kätzchen hätte wirklich Tanzstunden geben können. Zuletzt setzten die Kinder dem Kätzchen einen Federhut auf und zogen ihm einen Puppenüberrock an, was sich Kätzchen gefallen ließ, und die Kinder waren ganz vergnügt dabei. Endlich frug Lissy, wie heißt denn das Kätzchen, und alle waren erstaunt, dass es noch keinen Namen hatte. »Oh, wir sollten es taufen, wie neulich die Wickelpuppe.« »Das war doch ein gar zu hübsches Spiel«, sagte Lissy, und Prinzesschen klatschte vergnügt in die Hände. »Das ist prächtig, das ist allerliebst«, riefen die Kinder. »Wir kleiden Kätzchen in das Taufzeug der Wickelpuppe«, sagte Diane, und Kätzchen mußte das Schleppkleid anlegen und wurde auf das rosa Atlaskissen festgebunden. Dabei schien es sich indes nicht so behaglich und unterhaltend zu fühlen wie bei den anderen Spielen. Es war indes gehorsam und lag ganz still, während die Paten sich putzten. Es war ja festgebunden. Das Prinzesschen schmückte sich wieder mit dem goldgestickten Schal. Diane mit dem blauen Mantel, Amalie mit dem rosa Schleier. Lissy kleidete sich als Pastor, und die lange Jenny schien wieder als Herr Gevatter. Wir haben bis jetzt noch nicht viel von der langen Jenny gesprochen, und das aus guten Gründen. Es ist nicht angenehm, von unartigen Kindern sprechen zu müssen, und die lange Jenny war ein unartiges Kind. Freilich konnte sie nichts dafür, denn sie hatte ihre Mutter sehr früh verloren und wurde vom Vater und von der ganzen Dienerschaft verzogen, welche über ihre Unarten lachten und ihr allen Willen taten. Sie war 8 Jahre alt und so groß wie ein 10-jähriges Mädchen, aber in der Schule wußte sie nicht mehr als die 6-Jährigen, und da sie nie ihre Aufgaben machte, mußte sie immer im Winkel stehen. Bei den Kindergesellschaften störte sie gern das Spielen, auch erregte sie immer Zank, und man hatte sie nicht lieb und lud sie sehr selten ein. Heute war sie aber eingeladen worden. »Wie soll das Kätzchen heißen?« frug Lissy. »Krallkätzchen«, rief Jenny schnell. »Oh, nicht doch«, erwiderte das Prinzesschen, »das würde ja Kätzchen an seine einzigen Fehler erinnern.« »Schwanzelius«, meinte Diane, »wegen des schönen Schwanzes, den es so anmutig zu bewegen weiß.« »Scheckchen«, sagte Amalie, »Kätzchen ist ja so scheckig wie die jungen Kastanien, die wir zuweilen aus den grünen Schalen pochen.« Prinzesschen wollte aber von all diesen Namen nichts wissen. »Ich dächte«, meinte Lissy, »wir tauften Kätzchen Röschen wegen des hübschen rosaroten Schnäuzchens, was es hat.« »Ja«, sagte Prinzesschen, »Kätzchen ist aber ein Kater und darf doch nicht einen weiblichen Namen haben.« Auch wird das liebe Tier, wenn es so groß und dick ist wie Murr, der Hofkater, nicht gut Röschen genannt werden können. Nun, sagte Lissy, so wollen wir es denn Rosaurus taufen. Solange es jung ist, rufen wir es Röschen, und wird es alt und hässlich, so kann es Saurus genannt werden. Damit waren die Kinder einverstanden, und die Taufe begann. Die Paten stellten sich im Kreise auf, wie damals, als die Wickelpuppe getauft werden sollte. Dem Joly wurde indes die Demütigung erspart, seinem Feind das Mützchen zu halten, und er durfte im Lehnstuhl schlummern. Lissy begann, »Rosaurus, du sollst nicht wie die anderen Katzen arme kleine Vögel verspeisen. Du sollst sie nicht aus ihren Käfigen herauskratzen mit grausamer Beutegier, worüber die Kinder, denen sie gehören, dann so bitterlich weinen. Du sollst nicht die jungen Vögelchen aus den Nestern holen, dass die Alten piepen und klagen über ihre unglücklichen Kinder. Rosaurus, du sollst auch nicht die weißen Mäuschen verfolgen, welche bei Nachtlust wandeln und durch die roten Augen und hellen Fellchen sich im Dunkeln verraten. Rosaurus, du sollst auch die andern Mäuse ungestört knuppern lassen an Wurst und Speck, an Zucker und Biskuit. Deine Paten versprechen, dich recht gut zu erziehen und dir immer so viel Biskuit und Braten zu geben, dass du gar nicht an lebendige Leckerbissen denken kannst. Du sollst durch die Liebe und Fürsorge deiner Paten aus einem wilden Raubtiere, aus einem blutdürstigen Haustiere in eine edle, sanftmütige Schoßkatze umgewandelt werden. So weit war Lissy in ihrer Rede gekommen, als sie plötzlich unerwarteterweise unterbrochen ward. Jede Gevatterin hatte nämlich während der Rede den kleinen Katzentäufling einige Sekunden auf dem Arm gehalten, wie das bei Lissys Schwesterchen auch geschehen war, und das Kind hatte ganz still auf dem Rücken gelegen und nur zuweilen mit den halb zugekniffenen Äugelein geblinzelt. Als nun die lange Jenny an die Reihe kam, fing diese an, es heftig zu wiegen, so daß der kleine Rosaurus unruhig ward. »Ich möchte wohl«, dachte Jenny, »dass der Balg etwas schrie, er führt sich gar zu langweilig auf.« Während sie nun in scheinbarer Freundlichkeit das Gesicht über ihn beugte, fuhr sie mit der Hand unter das lange Schleppkleid und kniff Kätzchen recht tüchtig in den Schwanz. Kaum war das aber geschehen, als der kleine Täufling ein durchdringendes Geschrei ausstieß und in der höchsten Wut nach Jennys Gesicht sprang. Es biss sie in die Nase und schlug beide Vorderkrallen in ihre Wangen, so daß sie vor Schreck das Kissen fallen ließ. Das war Kätzchen eben recht. Es schlüpfte heraus aus den seidenen Fesseln und ergriff die Flucht. Dabei überpurzelte es sich einige Male, weil das lange Taufkleid den schnellen Lauf hinderte. Über den Lärm erwachte Joly. Er bemerkte schnell, welchen Vorteil Kätzchens Staat seinem Feind in die Hände spiele. Bellend verfolgte er das arme Tier, aber dieses sprang mit dem Taufkleid auf einen Stuhl und gab dem wütenden Joly trotz den schönen gestickten Ärmeln 2 derbe Ohrfeigen auf jede Seite, so daß ihm das Blut aus dem Munde strömte, und Joly heulend und schreiend sich verkroch. Rosaurus aber floh weiter und blieb mit der Schleppe an einem Türriegel hängen, so daß dieselbe abriß. Die Mütze hatte er lange schon verloren. Dann schlüpfte er aus dem Taufjäckchen heraus, indem er mit Krallen und Zähnen alle Hindernisse zerriss, und heilfroh, seine Banden gebrochen zu haben, entfloh er. Niemand wußte, wohin. Niemand wagte auch, das wilde Tier zu verfolgen, denn die Kinder fürchteten dessen Verzweiflung. Sie lachten indes nach überstandenem Schreck nicht wenig. Nur Jenny weinte, denn sie blutete, und es war zu vermuten, dass sie noch lange die Narben der Katzenkrallen und Zähne tragen würde. Mademoiselle Gogo kam herbei und wusch ihr die Wunden mit frischem Wasser. Dabei zankte sie aber die Kinder aus wegen des Spiels und meinte, die Taufe sei eine heilige Handlung. Sie sei eingesetzt, um die Menschen unter die Christen aufzunehmen, und man müsse nicht Scherz treiben mit Kirche und Religion. Lissy bat sehr um Verzeihung, dass sie das Spiel vorgeschlagen, und versicherte, dass sie es nicht überlegt habe. Hierauf hatten die Kinder noch viel über den Vorfall zu plaudern, als die Dienerschaft gemeldet ward, um sie abzuholen. Man nahm Abschied, und Prinzesschen konnte den Moment der Trennung gar nicht erwarten, um das liebe kleine Kätzchen ans Herz zu drücken, welches sich in seiner Angst sehr gut verborgen hatte. Es wollte gewiß den Augenblick abwarten, wo alles still war, um sein Abendbrot zu verlangen. Aber es kam nicht. Prinzesschen rief mit der süßesten Stimme, sie kroch unter Betten und Kommoden, sie leuchtete ins Kamin. Rosaurus war nicht zu sehen. Prinzesschen konnte sich lange nicht entschließen, ins Bett zu gehen. Sie meinte, Kätzchen könnte nicht schlafen, wenn es nicht wie gewöhnlich in die Puppenwiege gebracht würde. Mademoiselle Gogo bestand aber darauf, dass die Prinzessin sich niederlege. Diese weinte aber bitterlich, ehe sie einschlief, und glaubte immer im Traum, den kleinen Rosaurus miauen zu hören. Kapitel 4 Das Katzenkonzert. Meine Freuden sind die Spiele mit Geschwistern lieb und hold. In des Abends heitrer Kühle seid ihr teurer mir als Gold. Meine Freude ist die Liebe, die das Herz den Eltern weiht, des Gehorsams fromme Triebe und die reine Dankbarkeit. Rosaurus war in seiner Angst über die lange Jenny, die ihn gekniffen, über Joly, der ihn verfolgt, über das Geschrei der Kinder, welches ihn erschreckt hatte, in raschem Laufe geflohen und durch alle fürstlichen Räume geeilt, um so viel als möglich Raum zwischen sich und seinen Feinden zu lassen. Im letzten Zimmer hatte es im Kamin eine kleine Öffnung entdeckt und war hineingeschlüpft, heilfroh, sich in Sicherheit zu sehen, denn dorthin konnte selbst Joly nicht dringen. Er setzte sich zufrieden auf seine Hinterbeine, schlug den Schwanz um seinen Körper und begann zu schnurren, was die Katzen immer zu tun pflegen, wenn sie über das Leben nachdenken. Es war dunkel im Kamin, nur von hoch oben drang zur Öffnung des Schlotes das Licht ein und erweckte in Rosaurus jenes Streben nach oben. Jenes Bedürfnis der Seele, sich immer höher und höher zu schwingen, welches dem Katzengeschlecht angeboren ist. Er versuchte, in die schwarz berußten Wände des Kamins die scharfen Krallen zu fügen, und sieh da, das kluge Tier, welches bisher nur auf ebener Erde und auf weichem Teppiche gewandelt hatte, es konnte klettern. Ja, Rosaurus kletterte und kletterte, bis er oben angelangt war, an das Ende der dunklen Höhle, die nach einem neuen Leben führte. Rosaurus saß auf dem Dach. Über sich hatte er den Himmel, zu seinen Füßen die Welt, das heißt den Schlosshof und einen Teil der Stadt. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne ließen die blechernen Dachrinnen in wunderbarer Pracht erglänzen. Hier und da flatterte noch ein verspäteter Vogel. Der Hofrabe saß auf dem Balkon und krächzte sein Abendlied, während der Hofhahn sein letztes Kikeriki, welches wahrscheinlich eine gute Nacht für seine Hühner bedeuten sollte, von sich gab. Rosaurus saß staunend und entzückt auf dem Dache und wußte gar nicht, was er über all die Schönheiten dieser Welt, die sich ihm erschlossen, denken sollte. Da sah er aus einem Bodenfenster drei Gestalten hervorkriechen, bei deren Anblick sein Herz heftig zu schlagen begann. Er hatte diese Gestalten noch nie gesehen, er wußte nicht, wie sie hießen. Es waren keine Menschen, denn sie gingen nicht auf zwei Füßen, es waren keine Hunde, obgleich sie auf allen Vieren einherschritten. Oh nein, es waren Wesen höherer Art, es mußten Katzen sein. Er vermochte sein Auge nicht von ihnen hinwegzuwenden, ihre anmutigen Bewegungen hatten einen unwiderruflichen Reiz für ihn. Die kleinen Kätzchen sprangen an der alten empor. Diese legte sie sanft mit der großen Sammetpfote auf den Rücken und tändelte mit ihnen in freundlicher Herablassung. Dann leckte sie die Kleinen. Dieses ist nämlich die Art und Weise, wie die Katzen der Reinlichkeit pflegen, und für Rosaurus war dieses Beispiel eine ernste Mahnung. Ah, wie sah er aus! Auf der einen Katzenpfote hatte er noch den spitzen Ärmel des Taufkleides, der übrige Körper war geschwärzt vom Ruß des Kamins. Rosaurus streifte den Ärmel ab und begann nun auch, sich zu lecken, indem er jedoch die Katzenfamilie immer im Auge hatte und dann und wann durch ein zartes Miau ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken suchte. Plötzlich erblickte die große Katze ihn. Sie stutzte einen Augenblick und hielt ein mit dem Tändeln. Sie setzte sich auf die Hinterbeine und sah ihn unverwandt an. Dann näherte sie sich ihm mit dem Zeichen der größten Gemütsbewegung. Plötzlich fühlte Rosarius sich von zwei zärtlichen Armen umschlossen, und es ahnete ihm, daß seine Mutter ihn ans Herz drückte. Ja, es war Mies, die Hofkatze, welche den verlorenen Liebling so unverwandt wiederfand, nachdem sie ihn 14 Tage lang beweint hatte. Heute zum ersten Mal führte sie ihre beiden zurückgebliebenen Kinder in die Welt ein. Jetzt hatten sie nichts mehr vom unnatürlichen Vater noch vom bösen Hofraben zu fürchten. Diesen Gefahren waren sie entwachsen. Auch konnte die grausame Schlossmagd sie hier nicht erreichen. Oh, das war eine große Freude des Wiedersehens. Wie glücklich fühlte sich Rosaurus, wie hübsch spielte es sich mit den Geschwistern, welch zierliche Sprünge wurden im Mondenschein von den drei jungen Kätzchen aufgeführt. Die Mutter hatte ihre große Freude daran und schaute mit würdiger Miene dem muntern Treiben zu. Plötzlich drängten die Kleinen sich ängstlich um die Mutter, denn aus einem Bodenfenster leuchtete ein paar unheimliche Augen, die sie mit Furcht erfüllten. Sie hatten aber keine Ursache zum Fürchten, denn es war niemand anderes als Murr, der schwarze Hofkater, welcher nur noch zum Familienglück gefehlt hatte. Es gab eine rührende Erkennungsszene, dann setzte sich der Kater neben Mies-Mies, und während die beiden Alten plauderten, spielten die Kleinen von Neuem und freuten sich des Lebens. Als sie das Bedürfnis nach Nahrung fühlten, führte Mies-Mies sie alle nach der Bodenkammer, wo sie auf dem alten Strohsack eine leckere Mahlzeit anrichtete. Dieselbe bestand aus Heringsgräten und Taubenknöchelchen. Rosaurus fand indes keinen Geschmack daran. Er rümpfte die Nase und dachte an die guten Bissen des prinzesslichen Tisches. »Ich habe«, sagte Murr leise zu Mies-Mies, »ein Sperlingsnest entdeckt. Die Jungen müssen jetzt ziemlich flügge sein. Wie wäre es, meine Lieben, wenn wir sie jetzt zusammen verspeisten, während die Jugend sich so herrlich belustigt?« »Mein Lieber«, sagte Mies-Mies, »wie könnte ich schwelgen in solchem Genuss, während meine lieben Kleinen denselben entbehren müssen? Ich habe schon längst ein solches Nest gesucht, um ihnen den ersten Unterricht zu erteilen. In jenem schönen, anmutigen Vogel- und Mäusespiel, worin unser Geschlecht so große Geschicklichkeit entwickelt. Denn wir stürzen uns nicht gierig auf unsere Beute wie andere Tiere. Wir zeigen uns nicht gefräßig und sinnlich, oh nein! Wir wissen, den Genuss zu verlängern und bekunden dadurch einen höheren Ursprung. Unsere Kinder hatten noch nie Gelegenheit, dieses Talent zu entwickeln.« Murr schien nicht große Lust zu haben, die gute Mahlzeit mit so vielen zu teilen. Indes schämte er sich, seinen Eigennutz einzugestehen, und so bewegte sich denn die ganze Familie nach einem anderen Teil des Dorfes, wo in dem Winkel einer Dachrinne ein Sperlingspaar auf seinem Nestchen schlief. Murr ergriff die Sperlingsmutter mit scharfer, sicherer Kralle, während das Männchen schreiend entschlüpfte. Ach, das Angstgeschrei des Weibchens erreichte sein Ohr. Murr hatte dasselbe der Mies-Mies gebracht, welche die kleineren Katzen lehrte, wie sie den Vogel bald am Flügel, bald am Schwanz packen mußten, wie sie ihm bald eine Feder dort, bald eine hier entreißen sollten und wie sie das frische Blut zu lecken hatten. Endlich fraß Murr das arme Tier, um ihm zu zeigen, wie man mit Anstand einen Vogel verzehren müsse. Als nun Murr sich dem Neste wieder näherte, flatterten die jungen Vögel erschreckt auf. Der Sperlingsvater saß trostlos auf dem Schornstein. Er schwang sich hoch in die Luft, von wo er Zeuge war des Todes seiner Kleinen. Die ganze Katzenfamilie stürzte sich über dieselben her und entwickelte ihr Talent zum Vogelspiel. Besonders Rosaurus zeigte sich sehr geschickt darin. Er hatte nicht umsonst an Marabufedern, Knäueln und Puppen geübt. Sein Vögelchen lebte am längsten. Endlich fraß er es auf, wobei er eine derbe Ohrfeige von Murr erhielt, welcher dieses auch hatte verzehren wollen, wie es mit den anderen geschehen war. Diese Ohrfeige nahm Rosaurus sehr übel. Er war nicht an eine so unwürdige Behandlung gewöhnt, auch verglich er im Stillen die guten Bissen in Prinzesschens Zimmer, die Biskuits und gebratenen Fleische mit diesem Vögelchen au naturel. Mies-Mies merkte seine Verstimmung, und um ihn auf andere Gedanken zu bringen, schlug sie einen Gesang vor. Mies-Mies hatte eine wunderschöne alte Stimme, Murr einen guten Bass. Beide stimmten ein herrliches Duett an, und die Diskantstimmen der drei Kätzchen bildeten den Chor. Es war eine erhabene Musik. So etwas hatte Rosaurus nie am Hofe gehört. Tränen der Rührung traten ihm ins Auge, als er im herrlichen Mondschein, so nahe dem Himmel, seine Familie auf den Hinterbeinen sitzend, mit halb zugekniffenen Augen, weit geöffneten Schnauzen und auf die Seite gebeugten Häuptern so herrlich singen hörte. Aber dieser Gesang sollte fürchterlich enden. Aus dem Schornstein tauchte ein schwarzes, entsetzliches Wesen. Es war ein Schlotfeger. Er schwang ein furchtbares Instrument und schrie gewaltig über den Katzenspektakel. Dann schleuderte er das Instrument mitten unter die Armen, welche in ihrer künstlerischen Begeisterung auf solche Störung keineswegs gefasst waren. Sie flohen nach allen Seiten zu, Unter lautem Jammergeschrei, das weiße und das schwarze Kätzchen waren schwer verwundet. Rosaurus entkam aber glücklich und fand auch das bekannte Kamin, wo er geschickt hinabsprang. Leise schlich er in die fürstlichen Zimmer und legte sich allein in die Puppenwiege, als der Morgen schon graute. Rosaurus dachte, ja, hier lebt es sich doch besser als auf dem Dach, hier ruht es sich besser als auf dem alten Strohsack und die Hofspeisen schmecken besser als die Hofgräten. Rosaurus nahm sich vor, noch fernerhin hier zu bleiben und nur dann und wann Spaziergänge auf das Dach zu halten, um sich den Genuss der herrlichen Konzerte zu gewähren. Groß war des Prinzesschens Freude, als sie am anderen Morgen Rosaurus das Frühstück reichen konnte. Aber wie sah Rosaurus aus? Sein ganzes Fell war schwarz geworden vom Ruß des Kamins und er hatte auch die schöne Puppenwiege und des Prinzesschens weißes Nachtkleid schwarz gemacht. Er saß neben der kleinen Prinzessin, als sie folgendes Gedicht in den Lehrstunden aufsagen mußte. Die Katzen und der Hausherr. Murna, eine Zyperkatze, gab unlängst den Gildeschmaus, und er sah sich zum Platze eines Bürgers Wohnung aus. Mensch und Tiere schliefen feste, selbst der Hausprophete schwieg, als ein Schwarm geschwänzter Gäste von den nächsten Dächern stieg. Murna kommt sie zu begrüßen, führt sie drauf in einen Saal und setzt jeden auf ein Kissen von der feinsten Katzenzahl. 60 feiste Käusezimmel machten die Versammlung satt. Ob geschickt, das weiß der Himmel, jeder gibt's, so gut er hat. Von der Mahlzeit ging's zum Tanze, wo der Wirt sich hören ließ und auf einem Rattenschwanze manch verliebtes Stückchen blies. Hinz, des erstern Schwiegervater, sang daraus erbärmlich schön, und 2 abgelebte Kater quälten sich ihm beizustehen. Jetzo tanzten alle Katzen, poltern, lärmen, daß es kracht, zischen, heulen, sprudeln, kratzen, bis der Herr im Haus erwacht. Dieser springt mit einem Stecken in den finstern Saal hinein, schlägt um sich, sie zu erschrecken, schmeißet einen Spiegel ein, stolpert über einige Späne, stürzt im Fallen auf die Uhr und zerbricht 2 Reihen Zähne. Blinder Eifer, schadet nur. Was mochte wohl Rosaurus denken, als die Prinzessin dieses Gedicht aufsagte? Gewiß erweckte es in ihm Erinnerungen an die vergangene Nacht. Ende von Abschnitt 2. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 3 von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5 Katzenerziehung. Artig, flink und rein müssen Kätzchen sein. Rosaurus wurde nun zu einem recht liebenswürdigen Kätzchen erzogen. Ja, er zeigte täglich mehr seine großen Anlagen zu den bei einem wirklichen Hofkater so nötigen Hofmanieren. Er eignete sich immer mehr den Ton der feinen Welt an, und wenn auch die kleine Prinzessin sich nicht sehr bemühte, zu seiner Erziehung beizutragen, indem sie ihn eigentlich nur verzog, so erwarb sich doch Mademoiselle Gogo große Verdienste um seine Bildung. Eines Tages hatte Rosaurus sich gerade auf den Samtsessel gelegt, den die Prinzessin bei der Lektion einnehmen sollte, und schien sehr süß zu schlafen, denn er schnarchte laut. Als nun die Prinzessin ihn vom Stuhl herunterschieben wollte, so leise und zart als möglich, indem sie ihm noch gute Worte gab, da ließ das böse Tier ihm seine Krallen fühlen, und 4 blutige Streifen liefen auf dem weißen Arm herab. Da ergriff Mademoiselle Gogo aber eine kleine Rute und schlug Rosaurus damit recht derb auf den Rücken. Er schrie und floh unter das Kanapee, aber er war ein kluges Tier. Und man hat nie wieder erlebt, daß er sein Sammetpfötchen verleugnet hätte, wenn die Prinzessin sich mit ihm abgab. Ja, er legte sich nie wieder auf ihren Sammetsessel, sondern auf ein Fußbänkchen ihr zu Füßen. Dort rührte Rosaurus sich nicht, während sie Unterricht hatte. Ja, zuweilen hörte er so aufmerksam zu, daß man hätte meinen sollen, er verstände alles, was die Lehrer lehrten. Nur bei dem Klavierunterricht wurde es ihm unheimlich zumute, und man sah oft, daß er sich mit seinen kleinen Pfoten die Ohren zuhielt, wenn die Prinzessin spielte. Vielleicht waren es einige falsche Töne, die dem für Katzenkonzerte so gebildeten Ohre weh taten. Oder liebt Rosaurus überhaupt nicht alles, was zu laut war? Ja, wenn die Prinzessin die Janitscharenmusik anstimmte, da begann Rosaurus oft zu miauen und musste zum Zimmer hinausgebracht werden. Eine andere üble Angewohnheit musste der junge Kater ablegen. Er liebte nämlich vor allem zu klettern, und da es im fürstlichen Zimmer weder Bäume noch Mauern noch Dächer gab, um seinem angeborenen Trieb zu genügen, sprang er gerne auf die Tische. Da stieß er im kühnen Sprung manches hübsche Nipp herab. Ihm war es ganz einerlei, ob eine schöne vergoldete Tasse, ein kostbares Kristallglas oder ein sonstiges Kunstwerk zugrunde ging. Da mußte Mademoiselle Gogos Rute ihm erst den richtigen Kunstsinn beibringen. Einstmals war er auf des Prinzesschens Schreibtisch gesprungen, hatte erst mit ihren Federn gespielt, dann ein kostbares in Leder gebundenes Album zernagt und zuletzt noch das Tintenfass umgeworfen. Das war eine schöne Bescherung. Der arme Rosaurus mußte gewaltig dafür büßen. Rosaurus hatte eine große Abneigung gegen die Rute. Wir glauben, daß es nicht bloß um des physischen Schmerzes willens war, sondern auch wegen seiner Ehre. Dann mochte er auch nicht leiden, daß sein Fell in Unordnung geriet. Er hatte den Grundsatz, daß, wenn man in guter Gesellschaft lebe, man auch anständig gekleidet sein müsse. Die Katzen pflegen nun, Toilette zu machen, indem sie sich lecken. Das rosa Züngelchen dient ihnen als Kleiderbürste, der eigene Speichel als Schönheitswasser. Rosaurus hatte nun ein Plätzchen gefunden, wo es keinen Schaden anrichten konnte. Das war nämlich die Fensterbrüstung. Dort saß er viel und leckte sich. Sein Fell glänzte wie Schillertaffet. Den Schwanz schlang er auf anmutige Weise um den Körper. So blickte er hinaus in die Welt, und alle Vorübergehenden, die ihn sitzen sahen, blieben stehen und sagten, »Ach, seht doch das hübsche Kätzchen der Prinzessin!« Als nun einstmals die Freundinnen wieder eingeladen wurden, waren sie höchst erfreut, ihren kleinen Taufpaten wiederzusehen, und alle streichelten ihn freundlich. Nur Jenny nicht, welche noch immer Spuren seiner Zähne und Krallen im Gesicht trug. Wenn sie ihn ansah, dachte sie immer, das abscheuliche Tier, wenn ich ihm nur etwas anhaben könnte. Rosaurus mochte ihre üble Absicht ahnen, denn er entfernte sich und ließ sich den ganzen Abend nicht mehr sehen. Als die Kinder nun abgeholt wurden, war Jenny die erste, welche sich entfernte, und als sie im Vorzimmer ihren Mantel umnehmen wollte, siehe, da hatte sich Rosaurus auf demselben gebettet und schlief so fest und süß, daß er nicht einmal von einer Störung träumte. »Du hässliches Tier«, sagte Jenny leise, »da hab ich dich endlich. Du sollst mir nun für deinen Frevel büßen.« Und geschwind, ehe es jemand sah und ehe Rosaurus sich auf ein hilferufendes Miau besinnen konnte, steckte sie ihn in den Arbeitsbeutel und trug ihn mit sich fort. »Das ist recht gut«, dachte sie im Gehen bei sich selbst, »dass das Tier auf gute Manier fortkommt, denn seitdem es beim Prinzesschen ist, kann gar nichts Ordentliches mehr gespielt werden. Alles bewegt sich um das dumme Tier, wie ich es hasse.« Jennys Weg führte über eine Brücke. »Ich werde Rosaurus ins Wasser werfen«, sagte sie zu sich selbst. »Da ist es mit ihm auf immer vorbei.« Als das Prinzesschen vor Schlafengehen ihren Rosaurus vergebens suchte, da dachte sie, »Oh, er wird gewiß wieder zur Esse hinauf sein und auf das Dach, zu seinen Geschwistern.« Denn sie hatte durch die Hofmagd von der Katzengesellschaft gehört, die der Schlotfeger an jenem Abend gestört hatte, sowie auch von den zwei schwer verwundeten Kätzchen, und sie ließ dem Schornsteinfeger befehlen, ihren Rosaurus nicht wieder zu erschrecken. Dann legte sie sich nieder und tröstete sich mit der Hoffnung, am andern Morgen Rosaurus wiederzusehen. Diese Hoffnung sollte aber nicht in Erfüllung gehen. Kapitel 6 Die Kinder der Armut. Trockne deine heißen Zähren von dem bleichen Angesicht. Bald wird Gott dir Trost gewähren. Er vergisst dich ewig nicht. In einer engen Straße lebte in einem kleinen Häuschen eine arme Familie. Sie bewohnte ein niedriges, rauchgeschwärztes Hinterstübchen. Vater, Mutter und Kinder waren in Lumpen gehüllt. Der Vater lag auf einem Strohsack, welches des Nachts als Familienbett diente. Er hatte den ganzen Tag darauf gelegen, in jenem halbwachen Zustand, den der Genuss geistiger Getränke, vereint mit Trägheit des Körpers und Verstimmung der Seele, hervorzubringen pflegt. Ob er nicht arbeiten konnte oder wollte, wer weiß das. Die Mutter arbeitete auch nicht, sondern saß auf einer hölzernen Bank und hatte ein dreijähriges Töchterchen auf dem Schoß, welches ebenso schmutzig und ungekämmt war als sie selbst. Ein anderes kleines Mädchen von 8 Jahren kauerte im Winkel und weinte. Sie hatte weh am Fuß, weil sie in einen Glasscherben getreten hatte, denn das arme Kind musste immer barfuß laufen, weil die Eltern ihr keine Schuhe kaufen konnten. Dieses kleine Mädchen hieß Dorothea und wurde gewöhnlich Dorte genannt. »Mich hungert so sehr«, klagte Dorte, »wäre nicht mein böser Fuß, so hätte ich euch schon längst etwas heimgebracht. Wilhelm braucht immer mehr Zeit, um etwas zusammenzubetteln.« »Wie kommt das nur?«, fragte die Mutter. »Ja, er kann sich nie ein Herz nehmen, die Leute anzubetteln. Da schiebt er mich immer vor. Er maust viel lieber.« »Halt's Maul, Mädchen«, schrie der Vater, »wenn's jemand hört, so.« »Ich wollte ja, dass Vater und Mutter es hören möchten«, sagte Dörte. »Mir gehorcht Wilhelm nicht, und ich fürchte immer, dass er noch sich selbst und uns alle ins Unglück bringt.« »Wir armen Leute«, erwiderte der Vater, »müssen ebenso gut leben als die Reichen, und wenn diese uns nichts geben, so nehmen wir's.« Dörte sagte, »ich habe neulich in der Schule ein Verschen gelernt, welches ich immer befolgen will. Du sollst nicht lügen und nicht stehlen, und was du findest, nicht verhehlen.« Die Mutter: »Dabei wirst du aber nicht sehr reich werden.« Dorte: »Und doch brachte ich neulich einen ganzen Taler mit nach Hause. Oh, der glänzte. Prinzesschen hat ihn mir geschenkt, als es im Winter so kalt war und ich so bitterlich weinte, weil ich so hungerte.« Die Mutter: »Ich weiß wohl, dass du nie so gut weinen kannst, als wenn du Hunger hast.« Dorte: »Darum schickt ihr mich so oft mit leerem Magen zum Betteln aus.« »Ja, die Dorte zwingt es immer mit ihren Tränen, der Wilhelm aber mit dem Verstande, das ist ein kluger Kopf, der wird es noch weit bringen«, sagte der Vater. »Bis zum Galgen, so meinte neulich ein dicker Herr«, sagte Dorte. »Wer war der Schändliche, der sich unterstand, das von meinem Wilhelm zu sagen?«, fuhr die Mutter dazwischen. Dorte: »Ich kenne ihn nicht, es war am Sonntag.« Worauf der Vater meinte: »Wo der Wetterjunge 12 Groschen nach Hause brachte.« »Ja, die er sich mit Lügen verdient hatte.« »Wieso denn?«, sagte die Mutter. »Er hat sich an einer Straßenecke aufgestellt, wo viele Leute vorübergehen mussten. Da tat er, als ob er weine und etwas suche. Kam nun ein Mitleidiger vorüber und frug, was ihm fehle, so klagte er, dass er einen Groschen verloren habe, wofür er für die kranke Mutter Arznei habe kaufen sollen. Nun werde er Schläge erhalten, wenn er nach Hause käme, und mancher Vorübergehende schenkte ihm einen Groschen. So wie der Geber sich aber entfernt hatte, begann die Geschichte von neuem.« »Der Blitzjunge!« »Ja, und wie gut er weinen konnte, und selbst wenn ich Hunger habe und mit leerem Magen betteln muss, kann ich es nicht so gut.« »Du wirst aber immer ein dummes Mädchen bleiben«, erwiderte die Mutter. »Ich möchte aber auch nicht so ankommen wie Wilhelm an jenem Tage.« »Nun, wie kam er denn an?« »Ein dicker Herr, der ihm schon einmal einen Groschen geschenkt hatte, kam zufällig denselben Weg wieder zurück. Wilhelm erkannte ihn aber nicht wieder und begann abermals um den verlorenen Groschen zu weinen und zu schluchzen. Gab der ihm eine Ohrfeige rechts und eine links und sagte: »Vielleicht rettet dich das von dem Galgen.« Man hörte hier die Haustür gehen, und hereintrat Wilhelm mit einem sehr vergnügten Gesicht. Er hielt etwas unter der Rocktasche verborgen, und als er sich versichert hatte, dass niemand Fremdes im Zimmer sei, zog er einen schweren Arbeitsbeutel von grünem Sammet hervor. Der Vater erhob sich bei diesem Anblick von seinem Lager, die Mutter rückte dem Tisch näher, Dorte und die kleine Hanne blickten mit neugierigen Augen nach dem erbeuteten Gegenstand in der Hoffnung, etwas Erfreuliches daraus hervorlangen zu sehen. Vater und Mutter erwarteten Geld, die Kinder Lebensmittel. Wilhelm erzählte, er habe den Beutel einem kleinen Mädchen vom Arm geschnitten bei der großen Brücke. »Die wird sich wundern«, sagte er, »sie hat gar nichts gemerkt, auch war es schon etwas dunkel.« Er öffnete den Beutel, und herauskam Rosaurus. Er schien sich nicht ganz behaglich zu fühlen, ja sogar auf einen feindlichen Angriff gefasst zu sein, denn er machte einen gewaltigen Katzenbuckel und begann zu knurren und zu pusten. Die Kinder lachten. »Nun«, meinte der Vater, »da hättest du auch etwas Besseres erwischen können.« Glücklicherweise fand sich nebst einem Taschentuch auch ein 5-Groschen-Stück im Beutel. Auch kramte Wilhelm einige Semmeln und Äpfel aus, die er in der Dämmerung von Bäckern und Hökern gestohlen hatte. Man teilte solche unter sich und verzehrte sie. Rosaurus fühlte sich keineswegs heimisch in dieser Umgebung. Er war ja an den fürstlichen Palast gewöhnt. Auch verschmähte er die Brotkrumen, welche Dorte ihm bot, und machte ein ganz philosophisches und nachdenkliches Gesicht. Vielleicht dachte er an seine Patenversprechungen von Biskuit und Leckerbissen, denn er brach in ein klägliches Miau aus. »Was sollen wir nur mit der Katze anfangen, Wilhelm?« sagte Mutter. »Du wirst uns doch nicht zumuten, unsere Kaffeemilch mit ihr zu teilen. Wirf sie zum Fenster hinaus oder setze sie vor die Tür.« »Das arme Tier«, meinte Dörte, »es ist gewiß gewohnt, recht gut verpflegt zu werden und wird sich auf der Straße unbehaglich fühlen. Wir wollen es bis morgen früh behalten, dann trage ich es in ein vornehmes Haus, wo man es gewiß aufnimmt.« »Nein, nein«, sagte Wilhelm, »die Katze ist mein und bleibt hier. Ich weiß schon, was ich mit ihr anfange. Morgen geht das Vogelschießen los, da bringe ich sie in die Menagerie und verkaufe sie als einen Braten für den großen Löwen, wenn ich auch nichts dafür bekomme als den freien Eintritt. Ich sehe so etwas gar zu gern, besonders die Affen. Von ihnen kann man recht geschickt stibitzen lernen. Auch gibt es dort gefüllte Taschen, erreichbare Taschentücher, unbeachtete Arbeitsbeutel, kurz eine gute Ernte für arme und geschickte Leute.« In dieser Gesellschaft brachte Rosaurus die Nacht zu und schlummerte in Dörtes Schoß, so sanft wie in seiner Puppenwiege. Am andern Morgen ward es sehr bald lebendig, denn es war der Tag der Holzlese, und Vater und Mutter gingen in den Wald. Beide waren dafür bekannt, dass sie lieber frische Äste abbrachen, als sich mit dem alten Holz begnügten. Dadurch fiel ihre Ernte auch immer reichlicher aus als die anderer armer Leute. Wilhelm und Dorte sollten in die Schule gehen. Letztere wusch und kämmte vorher das Schwesterchen, dann gab sie Rosaurus ihre Milch und trank ihren Kaffee schwarz. Wilhelm dehnte sich aber noch lange auf seinem Strohsacke. »Willst du nicht aufstehen?« sagte Dorte, »es ist bald Zeit zur Schule.« Langsam erhob er sich, frühstückte und machte Anstalt, die Schwester zu begleiten. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, sagte Dorte, »es freut mich, dass Hannchen heute nicht so ganz allein bleibt wie gewöhnlich.« »Wer ist denn bei ihr?« frug der Bruder. »Nun, das Kätzchen.« »Potztausend, das hatte ich ganz vergessen«, sagte er, indem er noch einmal die Tür aufriß, rief er in die Stube, »Hanne, wenn du mir das Kätzchen anrührst, so kriegst du Prügel.« Hannchen war aber ein sehr unfolgsames Kind. Mimi war nicht zum Gehorsam erzogen worden, und man brauchte ihr nur etwas zu verbieten, so bekam sie Lust, es zu tun. Als sie sich also allein mit Kätzchen sah, ging sie auf dasselbe zu, um es zu streicheln. Rosaurus ließ sich das wohl gefallen und schnurrte. Dann nahm sie das Kätzchen auf den Arm und trug es im Zimmer umher. Dann meinte die Kleine, sie wolle etwas zum Fenster hinaussehen. Deshalb stieg sie auf einen Stuhl, machte das Fenster auf und lud Kätzchen ein, sich aufs Gesims zu setzen und die Vorübergehenden zu betrachten. Rosaurus schien Gefallen daran zu finden und nahm seine philosophische Stellung auf den Hinterbeinen an und überlegte sich, was er tun wolle. Das Fenster war sehr niedrig. Ein kleiner Sprung und Rosaurus war auf der Straße. Vielleicht konnte er sich dann leicht in der Stadt zurechtfinden und ins Schloss oder wenigstens zu einer Freundin des Prinzesschens gelangen. Rosaurus fand diesen Schritt sehr geraten. Er machte Anstalt, die innere Fensterbrüstung mit der äußeren zu vertauschen. Hannchen wollte es nicht leiden und erfasste den Flüchtling beim Schwanz, aber Rosaurus schlug seine Krallen in des Kindes Händchen und husch, unten war er, worauf er in gestrecktem Lauf die Straße verließ. Ende von Abschnitt 3. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 4. Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 7. Weitere Erlebnisse des jungen Katers Rosaurus. Wer jetzt das Tierlein liebt, wird einst auch Menschen lieben. Wer jetzt das Tierlein quält, wird Menschen einst betrüben. Als Rosaurus an das Ende der Straße gelangt war, hielt er im raschen Laufe an, um wieder zu Atem zu kommen. Er setzte sich auf einen Prallstein, um die unbekannte Straße und seine eigene Lage besser zu überschauen. Ach, er war in eine ganz fremde Welt geraten, in welcher er sich nicht zurechtfinden konnte. Fremde Menschen gingen an ihm vorüber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Ach, wie fühlte Rosaurus sich unglücklich und verlassen. Plötzlich aber schien sein Schicksal sich aufzuklären. Zwei kleine, wohlgekleidete Mädchen kamen daher, begleitet von ihrer Bonne. Sie hatten große Arbeitstaschen und schienen in die Schule gehen zu wollen. Rosaurus erkannte Lissy und Amelie, seine beiden Freundinnen, und hoffte, die Stunde seiner Erlösung habe geschlagen. Er sprang hinunter vom Prallsteine und eilte auf die Kinder zu, sich mit einem ausdrucksvollen Katzenbuckel an Lissy anschmiegend und ihr zwischen die Füße laufend. Die Kinder blieben stehen. »Ach, das niedliche Kätzchen«, sagte Amelie. »Das sieht doch gerade aus wie der Rosaurus der Prinzessin.« »Lissy, wie käme dieser aber hierher? Der schlummert wahrscheinlich noch in seiner Wiege oder frühstückt Milch und Biskuit, während dieses arme Tierchen hier ziemlich hungrig zu sein scheint.« Amelie: »Könnten wir es doch mitnehmen? Das Kätzchen sieht uns an, als wolle es unseren Schutz anflehen. Es hat gewiß seinen Herrn und seine Heimat verloren.« »Oh«, sagte die Bonne, »es gehört wahrscheinlich in eins der benachbarten Häuser. Man wird es bald suchen, und wir würden einen Diebstahl begehen, wenn wir es mit uns nehmen wollten.« Lissy meinte auch, dass sie doch unmöglich ein Kätzchen mit in die Schule bringen könnten, und schlug vor, dem armen Tiere etwas zu fressen zu geben und nach beendeter Schule wieder an dieser Stelle vorüberzugehen, um es mitzunehmen, wenn es noch immer so verlassen, einsam und unglücklich sein sollte. Die Kinder brockten zufolge dieses Beschlusses, den auch die Bonne billigte, etwas Biskuit und Semmel auf einen reinlichen Stein der Straßenecke, wünschten dem Kätzchen guten Appetit und gingen von dannen. Da Rosaurus wirklich großen Hunger hatte und ihm kein Mittel zu Gebote stand, sich seinen Freundinnen zu erkennen zu geben, indem sie die Katzenbuckelsprache doch nicht so ganz deutlich zu verstehen schienen, stürzte er sich gefräßig über das Biskuit her, indem er sorgfältig die Semmelbrocken liegen ließ. Er sollte indes, noch ehe er die Mahlzeit vollendet hatte, gestört werden, denn er vernahm aus der Ferne ein furchtbares Donnern und Krachen und meinte einen Augenblick, die ganze Welt gehe unter. Sein Gemüt beruhigte sich nicht, als er die Veranlassung dieses Geräusches erblickte. Es kam nämlich ein Ungeheuer die Straße entlang gesaust. War es ein Tier, war es etwas anderes? Es hatte vier glänzende Augen, acht Beine und nach alledem vier Räder, welche den ungeheuren Lärm verursachten. Später erfuhr Rosaurus wohl, dass es eine Kutsche mit zwei Rädern sei, aber damals war er ja so unerfahren in der Welt. Als das Ungetüm sich auf ihn zubewegte, ergriff er die Flucht. Er wähnte sich verfolgt, weil die Kutsche denselben Weg einschlug wie er, und so lief und lief er denn, bis er in eine Seitenstraße geriet, wo der gefährliche Feind vorüberfuhr. So hatte Rosaurus in der wilden Flucht sich weit entfernt von der Stelle, wo Lissy und Amelie ihn wiederzufinden gedachten. Rosaurus sollte aber bald noch andere Gefahren kennenlernen. Ein vierbeiniges Geschöpf ließ sich nämlich am äußersten Ende der Straße erblicken. Rosaurus dachte sich gleich, dass dasselbe ein Hund sei, obgleich es keineswegs dem Joli glich. Es war gewiß viermal größer als Joli, hatte ganz schwarzes, gelocktes Haar, lange herunterhängende Ohren und kleine schwarze Augen, welche unter dichten Haarbüscheln hervorglänzten. Als der Pudel Kartusch den Rosaurus erblickte, stutzte er einen Augenblick und legte durch ein kurzes, abgebrochenes Gebell seine katzenfeindlichen Gesinnungen an den Tag. Rosaurus war unschlüssig über seinen Verteidigungsplan. Konnte er hoffen, mit seinen zarten Krallen dem großen Hund Ehrfurcht einzuflößen wie dem kleinen Joli? Gewiß nicht. Ihm erschien also die Flucht das geratenste zu sein. Ach, er wußte nicht, wie schnell Kartusch laufen konnte. Kartusch hatte großen Respekt vor den Krallen der Katzen, aber gar keinen vor ihren Schwanz. Und als er letzteren sich zugewandt sah, verfolgte er mit freudigem Bellen das arme, geängstigte Tier. Rosaurus hörte sein Schnaufen und Knurren, sein drohendes Gebell immer näher rücken, immer mehr schwand der Raum zwischen ihm und seinem Verfolger. Er fühlte schon den heißen Atem des Pudels und glaubte auch schon, dessen Zähne zu fühlen, da er sah er einen Baum. Noch einmal strengte er seine schwindenden Kräfte an und sprang hinauf. Bloß ein kleines Stück seines Schwänzchens blieb in Kartuschs Zähnen zurück. Das tat Zwar weh, es blutete, aber sein kostbares Leben war doch gerettet. Rosaurus blickte hohnlächelnd und pustend herab auf den wütenden, bellenden Kartusch, der sich gar nicht darüber zufrieden geben konnte, dass seine Beute ihm entrissen war. Endlich wurde Kartusch durch einen Pfiff seines Herrn abgerufen. »Oh, hätte der doch eher gepfiffen«, seufzte Rosaurus, indem er seinen blutenden Schwanz leckte. »Oh, welch ein Unglück! Dieser Schwanz, sein Stolz, seine Freude, dieses Glied seines Körpers, welches dem Kater eine Ähnlichkeit mit dem Kometen des Himmels gibt, es war verstümmelt. Rosaurus war auf ewig geschändet. Er überließ sich ganz seinem Schmerz und brach in laute Klagen aus. Diese Klagen vernahm eine muntere Knabenschar, welche soeben aus der Schule kam. Das ist der Augenblick, wo die Kinder am übermütigsten zu sein pflegen. Sie nahmen Steine und warfen nach dem armen mit schreienden Tier. Rosaurus flüchtete immer höher in die dichtesten Zweige des Baumes, er zog sich hinter die verschlungensten Äste zurück und suchte sich zu schützen gegen das Wurfmaterial, welches von allen Seiten in seiner Nähe einschlug, entweder vorbeiflog oder an den schützenden Zweigen abprallte. Ein kühner Knabe entschloss sich, an dem Baum hinaufzuklettern. All jubelten über diesen Entschluss. Der Steinregen war zu Ende und die Jugend blickte neugierig und mit reger Teilnahme dem Kletternden nach. Rosaurus hatte sonach eine neue Gefahr zu fürchten. Der kletternde Knabe musste sich an die innern Baumäste halten, wo Rosaurus von den Steinen hingetrieben war, so daß letzterer sich genötigt sah, seine Zufluchtsstätte zu verlassen und die äußersten Spitzen der höchsten Äste aufzusuchen. Rosaurus war sehr leicht, ihn trug das dünnste Zweigelchen. Die Vögel flohen erschreckt aus den Wipfeln des Baumes, indem sie ein ängstliches Piep-Piep ausstießen, und Rosaurus verspürte in diesem Augenblick einige Gelüste nach dem Vogelspiel. Er mußte aber diese strafbaren Gedanken unterdrücken, wegen der eigenen Gefahr, welche auch wirklich mit jeder Minute stieg. Denn als der Knabe auf dem Baum nicht Rosaurus selbst packen konnte, ergriff er den Ast, auf dessen äußersten Spitzen das arme, geängstigte Tier saß, und schüttelte denselben so stark, daß er sich nicht länger darauf halten konnte. Rosaurus stürzte aus der schwindelnden Höhe herab unter lautem Freudenruf der Schuljugend. Jedes andere unbeflügelte Tier würde unstreitig den Hals gebrochen haben, aber die Katzen haben die große Geschicklichkeit, immer auf den Beinen zur Erde zu gelangen. Das war auch jetzt der Fall mit Rosaurus. Seine Füße waren freilich geprellt und hätten der Ruhe und Pflege auf weichem Bettchen bedurft, aber unter dieser blutdürstigen Umgebung konnte er nicht weilen. Er mußte wieder zu schneller Flucht greifen und unter neuem Steinregen davonlaufen. Als er endlich sich sicher glaubte, fühlte er sich von einer kleinen, aber kräftigen Hand gepackt und eine wohlbekannte Stimme rief: »Du bist mein«, und steckte Rosaurus unter seinen Rock. Es war niemand anders als Wilhelm, welcher aus der Schule kam und, in der Hoffnung, dem Löwen zwei Braten, das heißt zwei Kätzchen bringen zu können, die ganze Verfolgung des armen Tiers geleitet hatte. Es gab indes großen Spektakel zu Haus, als Wilhelm Rosaurus Flucht entdeckte und in dem armen, abgehetzten, verstümmelten Kätzchen sein Eigentum erkannte. Hannchen wurde von ihm geschimpft, geschlagen und gekneipt, bis Dorte ihr zu Hilfe kam. Am Nachmittag sah Wilhelm indes ganz anders aus als am Morgen, denn er hatte sich sorgsam gewaschen und gekämmt, eine wohlgeflickte Sonntagsjacke angetan, die verschossenen Hosen stramm gezogen, die Strümpfe in die Höhe gebunden und die Schuhe geschwärzt. »Jetzt«, sagte er, »bin ich ein schmucker Mensch, und ich glaube, der Löwe würde mich verspeisen, wenn er könnte. Ich bin ganz geeignet, um ihm Appetit einzuflößen.« Rosaurus wurde nun in die Rocktasche gesteckt, und so ging's zum Vogelschießen. Man zog gerade den großen hölzernen Vogel unter Musik und Kanonenschüssen empor. Es war ein Adler mit zwei Köpfen, Kronen, Zepter und Reichsapfel waren vergoldet. Es wurde Rosaurus recht unheimlich im Gedränge, denn Wilhelm war immer da, wo es am dichtesten war, und zwar aus guten Gründen. Viele Buden mit Sehenswürdigkeiten waren aufgeschlagen, da gab es Wachsfiguren, Panoramen, Seiltänzer, Taschenspieler und Marionetten zu sehen. Am meisten gab es aber Essbuden, welche die herrlichsten Bissen aufgestellt hatten. Da zischten und dampften Bratwürste, dort gab es Kuchen, Torten, Früchte. Rosaurus verspürte großen Appetit, und auch noch andere empfanden solchen. Viele Leute kauften und ließen es sich wohl schmecken, aber viele standen dabei und konnten sich nichts kaufen, und man sah es ihnen doch an den Augen an, dass sie es so gern getan hätten. Das waren die Armen, darunter auch Wilhelm. Er tröstete sich aber mit dem Gedanken, dass er noch vor Schlafen gehen sich auf irgendeine Weise ein Stück Kuchen verschaffen werde, und mit diesem Trost lief er zur Menagerie. Diese war leicht aufzufinden, denn vor derselben schrien Papageien und tanzten Affen in wunderlichen Sprüngen. Wilhelm bot dem Besitzer der Menagerie sein Kätzchen zum Verkauf. »Das ist ein rechtes Futter«, sagte der Mann in verächtlichem Ton, »das füllt ja kaum einen hohlen Zahn des Löwen aus. Doch um des Spaßes willen nehme ich dir den Kater ab. Da hast du einen Groschen, und wenn du sehen willst, wie dein Kätzchen gefressen wird, so kannst du in einer Stunde wiederkommen. Da wird gefüttert. Du sollst eingelassen werden, ohne zu zahlen.« Wilhelm lief nun mit seinem Groschen zur Kuchenbude. Er dachte zwar daran, dass der Vater ihm befohlen hatte, alles Geld nach Hause zu bringen. »Da müsste ich doch ein rechter Narr sein«, sagte er zu sich selbst, kaufte ein Stück Kuchen, welches er sehr gemütlich verzehrte, während einige seiner armen Schulkameraden ihm nicht ohne Neid zusahen. Kapitel 8 Die großen Katzen. Tiger, Tiger, Flammenpracht, in des Waldes dunkler Nacht, wo die kühne Meisterhand, die sich dieses unterstand, daß die Glut sie angefaßt, die du in den Augen hast. Ward aus Himmel oder Höll, ausgeschöpft die Feuerquell, alles wie aus einem Gruß, welche Hand und welcher Fuß, wo die Esse, die so stolz, dieses Hirn aus Erz dir schmolz. Aller Wesen letzter Tag, Tiger ist dein, was du anfasst, das ist rot, was du angefasst, ist tot. Tiger, Tiger, fürchterlich, der das Lamm schuf, schuf er dich? Als Wilhelm nach der Menagerie zurückkam, vernahm er schon lautes Brüllen. Im Vorplatz wurden große Stücke Fleisch zerschnitten. Diese wurden sodann verteilt, und Wilhelm weidete sich an der Fressbegierde der Tiere, an ihren scharfen Zähnen und an den wilden Tönen, welche sie dabei ausstießen. Man warf das Kätzchen in des Löwen Käfig. Es zitterte. Und Wilhelm dachte schon, das große Tier werde seiner Angst bald ein Ende machen und es unter seiner Riesentatze ersticken. Aber nein, der Löwe schien es gar nicht zu bemerken. Es konnte ganz sicher bei ihm leben. Wenn er es nicht aus Zufall zertrat, mit Willen tat er es gewiß nicht. Kätzchen verlor auch wirklich bald alle Angst. Es leckte von dem blutigen Fleisch, welches der Löwe zur Mahlzeit erhielt. Das arme Tier mußte ja auch sehr hungrig sein. Der Löwe ließ es sogar geschehen, daß es ein kleines Stückchen fraß, und als es gesättigt war, zeigte es sogar Lust, mit dem Schweif des Königs zu spielen, wie es mit Mademoiselle Gogos Mützenschleife gespielt hatte. Als nun die Tiere gefüttert waren, räusperte sich der Menageriebesitzer, und indem er mit einem Stock nach den verschiedenen Käfigen deutete, gab er mit lauter Stimme folgenden Bericht. »Sie sehen hier, meine Damen und Herren, den großen Löwen aus Bengalen. Er ist einer der größten, die man je in Europa gesehen hat, indem er 9 Fuß lang und 5 Fuß hoch ist. Seine prächtige Gestalt, sein fester Blick, sein stolzer Gang und sein furchtbares Gebrüll zeugen von seiner Kraft. Seine ungeheure Muskelstärke verrät sich durch die großen Sprünge, die er macht, um auf seine Beute zu stürzen, und durch das Schlagen seines Schweifes, womit er einen Ochsen zu Boden werfen kann. Sein gewöhnlicher Gang ist langsam und würdevoll. Er pflegt bloß zu laufen, wenn er verfolgt wird. Hinter Gebüsch und Rohr verbirgt er sich und lauert auf das vorübergehende Wild, welches an einer nahen Quelle zu trinken pflegt. Mit einem ungeheuren Sprunge stürzt er über dasselbe her, indem er seine Krallen tief in dessen Seiten schlägt und mit seinen Zähnen dessen Hinterschädel zerbricht. Wenn er im Sprung seine Beute verfehlt hat, so lässt er sie laufen und versucht nicht, sie zu verfolgen, sondern legt sich abermals auf die Lauer. Hat er sich satt gefressen, so legt er sich nieder und schläft 2 bis 3 Tage, bis der Hunger ihn wieder aufweckt. Wenn der Löwe unter eine Herde gerät, so tötet er alles, was ihm vorkommt, selbst wenn er gesättigt ist. Sein Mut ist nicht so groß, als man glauben möchte. Er greift nur kleinere und schwächere Tiere an, und wenn er sich in den Bereich der menschlichen Wohnungen geschlichen hat, so kann man ihn mit einigem Lärm oder auch mit einer brennenden Fackel verjagen. Indem er die Haut seines Gesichts und vorzüglich die Stirnhaut mit großer Leichtigkeit bewegt, kann er den Ausdruck seiner Physiognomie sehr oft wechseln und ihr den einer furchtbaren Wut geben, welcher durch die Beweglichkeit seiner Mähne, die er emporsträuben und nach allen Richtungen hinwenden kann, sehr erhöht wird. Die Löwin ist kleiner, ruhiger und feiger als der Löwe, doch wenn sie Junge hat, ist sie furchtbarer als er, indem sie sich dann auf Menschen und Tiere ohne Unterschied stürzt. Sie tötet und ihren Kleinen zuträgt, denen sie bei Zeiten lehrt, das Blut zu saugen und das Fleisch zu zerreißen. Der Löwe säuft wie ein Hund, sein Gebrüll ist so stark, dass man es des Nachts in der Wüste für Donner halten könnte. Er stößt es täglich 5 bis 6 Mal aus, besonders häufig, wenn Regen zu erwarten steht. Wenn der Löwe Menschen und Tiere zusammenfindet, so fällt er lieber die Letztern an, es sei denn, dass ein Mensch ihn schlägt, bei welcher Gelegenheit er den Beleidiger gewiss schnell herausfindet. Der Elefant, das Rhinoceros, der Tiger und das Nilpferd sind die einzigen Tiere, welche ihm Widerstand leisten können und welche er auch gern vermeidet, wenn er kann. Das Fleisch des Löwen hat einen unangenehmen starken Nachgeschmack, doch essen die Neger es gern. Der Löwe gehört dem Katzengeschlecht an. Man vergleiche ihn nur mit dem kleinen Kätzchen, welches ihm Gesellschaft leistet. Beide haben 30 scharfe Zähne. Beide Pfoten mit langen, scharfen Krallen, die sie nach Belieben einziehen und herausstoßen können. Beide haben denselben Bau des Kopfes und tragen denselben Raubtiercharakter. Der Tiger gehört ebenfalls zum Katzengeschlecht. Während der Löwe als erstes unter den fleischfressenden Tieren gilt, ist der Tiger das zweite. Ihm fehlt die Würde des Löwen. Er ist immer blutdürstig und fällt gern die Menschen an. Ihm fehlt auch des Löwen edler Anstand, sein Körper ist zu lang, seine Beine zu niedrig, das Haupt hat keine Mähne, die Augen sind unstät und die Zunge blutrot. Er ist von einer unersättlichen Gier, Blutgier, von einer empörenden Grausamkeit beseelt. Sein einziger Instinkt scheint eine stete Wut zu sein, welche ihn oft so weit verblendet, dass er seine eigenen Jungen frisst und deren Mutter zerreißt, wenn sie dieselben verteidigen will. Glücklicherweise sind diese Tiere nicht sehr zahlreich und bloß auf das heißeste Klima Ostindiens beschränkt. Wenn der Tiger irgendein großes Tier, zum Beispiel ein Pferd oder einen Büffel, getötet hat, so zerreißt er es nicht an der Stelle der Tat, sondern schleppt es in die Tiefe des Waldes mit einer Leichtigkeit, dass die Schnelligkeit seines Laufes gar nicht durch die Schwere des Gegenstandes gehemmt zu sein scheint. Der Tiger ist vielleicht das einzige Tier, das man nicht zähmen kann. Er ist immer böse. Sowohl wenn man ihn gut als auch wenn man ihn schlecht behandelt. Nicht Gewohnheit, nicht Zeit vermag ihn zu bändigen. Er zerreißt die Hand, welche ihm Nahrung reicht, wie die, welche ihn schlägt, und alles Lebendige erscheint ihm nur als erschaffen, um seine Beute zu werden. Die Tigerin wirft wie die Löwin 4 bis 5 Jungen, und ihre Wut steigert sich bis zu einem entsetzlichen Grade, wenn man dieselben raubt. Der Panther gehört ebenfalls zum Katzengeschlecht. Er sieht wild aus, hat ein stets unruhiges Auge. Seine Bewegungen sind heftig und seine Stimme gleicht der eines wütenden Hundes. Die Zunge ist rau und sehr rot und die Zähne sind stark und spitzig, die Krallen hart und scharf. Das Fell ist schön, mit schwarzen, ringelartigen Flecken besät. Der Panther gleicht an Gestalt und Größe einer Dogge von guter Rasse, nur mit kürzern Beinen. In Persien und anderen Teilen von Asien pflegt man den Panther zur Jagd zu benutzen, ohne ihn jedoch zähmen zu können, denn er verliert nie seinen wilden Charakter. Und wenn man sich seiner bedienen will, bedarf es großer Mühe, um ihn abzurichten, und noch größere Vorsicht, um ihn auszuführen und zu benutzen. Die Unze ist zahlreicher und weiter verbreitet als der Panther. Sie lebt gewöhnlich in Arabien und im südlichen Asien. Man bedient sich ihrer dort zur Jagd, weil in den heißen Ländern Indiens die Hunde selten sind. Die Unze hat indes den Geruch nicht so fein wie der Hund und kann das Wild nicht nach seiner Fährte verfolgen. Auch würde es nicht im schnellen Laufe verfolgen können, sondern jagt nur nach dem Gesicht und kann sich nur aus dem Hinterhalt auf ihre Beute stürzen und sie niederwerfen. Der Leopard hat dieselben Gewohnheiten und denselben Charakter wie der Panther, aber man kann ihn nicht so leicht zähmen. Er bewohnt den Senegal und Guinea, wo man ihn sehr häufig findet. Panther, Unze und Leopard bewohnen nur die hintersten Landesstrecken von Asien und Afrika. Sie halten sich am liebsten im dichten Walde und am Ufer der Flüsse auf oder auch in der Nähe entlegener menschlicher Wohnungen, wo sie den Haustieren auf dem Wege nach der Quelle gern auflauern. Sie fallen selten Menschen an. Leicht erklettern sie Bäume, von deren Zweigen sie auf ihre Beute herabstürzen. Obgleich sie meistens sehr mager sind, so gilt ihr Fleisch doch als Leckerbissen für den Reisenden. Wilhelm wendete bald sein Interesse von dem Bericht des Menageriebesitzers ab und den Affen zu, welche auch gar zu lustig anzuschauen waren. Sie befanden sich in einem großen Bauer, worin sie unaufhörlich umhersprangen. Überall gab es allerliebste Affengruppen. Hier flöhte eine alte Äffin ihr Kind mit mütterlicher Liebe. Dort wickelte sie einige Bonbons aus Papierhüllen und grinsten freudig über den Fund. Manche balgten sich, andere schaukelten sich in großen Ringen, die mit Seilen aufgehängt waren, oder sie wiegten sich in Zweigen, die man im inneren Raum des Bauers angebracht hatte. Wilhelm meinte immer, diese Tiere müssten Menschen sein, weil sie so menschliche Bewegungen zeigten. Was ihn aber mehr als alles andere an diesen Affenbauer fesselte, das waren die zahllosen Kinder, welche umherstanden und im Anschauen vertieft, nicht Acht hatten auf ihre Habseligkeiten. So war es dem kleinen Taschendieb schon gelungen, einige Taschentücher und einen wohlgefüllten Arbeitsbeutel zu rauben und in seine Rocktasche zu verbergen. Ende von Abschnitt 4. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 5. Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9. Die böse Tat und deren Folgen. Und ist das Fädchen noch so fein gesponnen, am Ende kommt es doch ans Licht der Sonnen. Plötzlich vernahm man Geräusch an der Tür, und es hieß, die kleine Prinzessin käme, um die Tiere zu sehen. Alles blickte nach ihr hin und freuete sich über ihr freundliches Grüßen und über ihren hübschen Anzug. Wie sie vor den Käfig des großen Löwen trat, stieß sie einen lauten Schrei der Überraschung und des Entsetzens aus, denn sie erkannte auf den ersten Blick ihren Rosaurus. Sie wollte auch gleich mit der Hand durch die Eisenstäbe fahren, um den kleinen Liebling zu streicheln und zu trösten, aber Mademoiselle Gogo rief sie erschrocken zurück. Der Menageriebesitzer wurde sogleich gefragt, wie er zu dem Kätzchen gekommen sei, und er erzählte, dass er es einem unbekannten Knaben abgekauft habe, welcher noch in diesem Augenblick hier gewesen. Er wolle sogleich nach ihm suchen. Wilhelm war aber nicht zu finden, und das ging auch ganz natürlich zu, denn als er das Gespräch über das Kätzchen hörte, wurde ihm bang ums Herz, und er kroch unter einen Tisch, worauf Papageien standen und dessen unterer Raum mit einem Leinwandvorhang versehen war. Da war er sicher geborgen. Durch ein Loch konnte er alles sehen, was in der Menagerie vorging, und hören konnte er auch alles. So musste er denn Zeuge sein, wie der Menageriebesitzer das Kätzchen aus dem Löwenkäfig holte und einen Taler erhielt, während er doch nur einen Groschen dafür bezahlt hatte. Wilhelm ärgerte sich recht, dass er nicht selbst ein so gutes Geschäft gemacht habe. Es wurde ihm indes sehr unheimlich unter dem Tisch zumute, denn es befand sich unter demselben eine große Äffin im Wochenbette, welche den unberufenen Eindringling mit den langen Armen in den Nacken kratzte, und unter dem Käfig der Äffin stand der eines brütenden Pelikans, welcher, ebenfalls entrüstet über die Störung, Wilhelm so arg biss, dass die Hosen zerrissen und das Blut strömte. Er, der schon so wenig Sitzefleisch in der Schule hatte, fürchtete auf diese Weise ganz untüchtig zum Sitzen zu werden, und als die Nachsuchung zu Ende war, benutzte er den Moment, wo ein dicker Herr sich vor den Tisch gestellt hatte, um hervorzukriechen und sich hinter diesem verborgen zu halten. Da aber das Böse in seinem Herzen nie schlummern konnte, so entging es seiner Aufmerksamkeit nicht, dass der dicke Herr eine sehr wohlgefüllte Börse, woraus er soeben ein extra Trinkgeld für die Schlange gezahlt hatte, in die linke Rocktasche steckte. Die Schlange fraß nämlich soeben eine Taube in gewohnter grausamer Weise, indem sie mit der freundlichsten Miene von der Welt dieselbe beleckte und durch ihren Speichel schlüpfrig und geschmeidig machte. Dann zog sie das arme Tier unbarmherzig in ihren Rachen, und man fühlte, wie es im tiefen Schlund noch zappelte. Wilhelm meinte, der dicke Herr sähe gewiß so aufmerksam zu, dass er es nicht merken würde, wenn seine zarte Hand ihm in die Tasche griff und die Börse herausholte, und im Hui war diese Hand auch drinnen. Aber in demselben Augenblick fühlte Wilhelm, dass sie von einer anderen, kräftigeren Hand gefasst wurde, welche unter dem Rocke schon mußte geruht haben. Zu gleicher Zeit ward sein Ellbogen ergriffen und mit Riesenkraft auf einen Ruck sein Unterarm, wie ein dürres Stück Holz, zerknickt. Wilhelm schrie vor Schreck und vor Schmerz, und als der dicke Herr sich ihm zuwendete, da erkannte er in ihm denselben, der ihm neulich die zwei Ohrfeigen und den Groschen gegeben hatte. Es war der Herr Polizeipräsident. »Aha«, sagte dieser, »wir kennen uns schon. Jetzt hoffe ich, stiehlst du so bald nicht wieder.« Das ganze Publikum war aufmerksam auf den schreienden Knaben geworden, und auch die Prinzessin wollte ihn bedauern und ihm etwas schenken, aber der Menageriebesitzer erzählte ihr, dass es derselbe Knabe sei, der ihren Rosaurus für den Löwen verkauft habe. Auch fanden sich beim Ausleeren seiner Taschen eine Menge gestohlener Gegenstände. »Nein, dieser verdient kein Mitleid«, meinten die Leute. Aber er litt doch große Schmerzen. Blass und zitternd stand er da, und alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Ein Wundarzt, welcher zufällig in der Nähe war, untersuchte den Arm und erklärte, derselbe müsse sogleich eingerichtet werden. »Das soll in meinem Haus geschehen«, sagte der Polizeipräsident. »Ich will ihn bei mir verpflegen lassen und auch alle Kosten tragen. Seine Eltern taugen gewiß nicht viel, sonst würde der Junge nicht so durchtrieben sein.« So wurde denn Wilhelm fortgebracht, während die kleine Prinzess mit ihrem Rosaurus sich nach Haus begab und sich vornahm, ihm das Leben noch viel angenehmer als früher zu machen. Sie konnte sich gar nicht denken, wie er in des bösen Knaben Hände gekommen sei, und als Mademoiselle Gogo endlich nähere Erkundigungen einzog und man nach der Beschreibung Wilhelms und nach dem Arbeitsbeutel, den er noch besaß, die lange Jenny als die Ursache von Rosaurus' Verschwinden erkannte, da wurde der Letzteren erklärt, dass sie nie wieder bei der kleinen Prinzessin eingeladen werden solle, was allerdings eine große Strafe und auch eine große Schande war. Der Vater schickte sie hierauf in ein Institut, und man hoffte, sie werde von da artiger zurückkehren. Es war recht gut, dass Wilhelm in gute Pflege kam, denn zu Hause fehlte es ja an allem. Sein Vater hatte beim Holzlesen einen jungen Baum abgehauen und war dabei ertappt worden. Da musste er zur Strafe für die Waldbuße arbeiten, und da die Mutter nichts verdienen konnte, so war kein Geld zu Hause. Im Hause des Präsidenten fehlte es indes an nichts. Wilhelm lag im reinlichen Bett in einer hübschen Kammer. Eine freundliche Magd bediente ihn und pflegte ihn. In den ersten Tagen bekam er bloß Wassersuppen und kühlende Getränke zu genießen. Später sorgte man für kräftigere Nahrung. Ein freundlicher Arzt besuchte ihn täglich, und der Präsident brachte ihm Bilder und Bücher und setzte sich stundenlang an sein Bett, um ihm Geschichten zu erzählen. Er wußte deren sehr schöne. Von klugen Kindern, die anstatt ihre Geistesgaben auf das Lernen oder etwas Nützliches zu richten, sie benutzten, um andere Menschen zu überlisten und zu betrügen. Er erzählte auch von Verbrechen, die lange geheim gehalten wurden, endlich aber doch ans Tageslicht kamen und den Übeltäter zur Strafe brachten. Der Finger Gottes. In einem kleinen Städtchen lebte einst eine glückliche Familie. Die Eltern waren brav und die Kinder gut erzogen. Nur ein Sohn namens Ludwig gab durch seinen heftigen Charakter oft Ursache zur Unzufriedenheit. Dabei hatte er ein rachsüchtiges Gemüt, und in den Stunden seines Zorns hatte er manchem Freund schon wehgetan und oft die Geschwister schwer gekränkt. Trotz aller Vorstellungen hatte er diesen Fehler nicht abgelegt. Er war nun 16 Jahre konfirmiert und noch immer brach von Zeit zu Zeit bei unbedeutender Gelegenheit seine blinde Wut aus und äußerte sich in irgendeiner Untat, deren Folgen indes nie so bedeutend waren, dass sie eine andere Strafe als die Rügen des Vaters veranlasst hätte. Eines Tages war Ludwig mit dem Sohn eines Gutsbesitzers beim Tanzen in Streit geraten. In Wut entbrannt wollte er mit der Faust auf seinen Gegner losgehen, dieser aber, stärker wie er, ergriff ihn beim Kragen und warf ihn zur Tür hinaus. Rachebrütend ging Ludwig nach Hause. Er mußte vor einem Bauerngut vorbei, welches dem Vater seines Gegners gehörte und einst dessen Erbteil werden sollte. Er konnte seinem Beleidiger wohl keinen größeren Schabernack antun, als wenn er dasselbe niederbrannte. Noch immer war er in der Aufregung des Zorns, und rasch griff er nach dem Feuerzeug und warf einige glimmende Schwammstückchen ins Fenster. Da diese aber nicht gleich zündeten, nahm er ein Wachslichtchen, welches auf der Schwester Weihnachtsbaum gestanden hatte, und warf es brennend in das Stroh. Dann ging er weiter. Er hatte kaum die böse Tat getan, als sein Zorn sich legte und er sie zu bereuen anfing. Er hoffte, es werde nicht Feuer fangen. Als er aber eine Stunde zu Bett war, vernahm er den Feuerlärm. Er eilte nach der Brandstätte, er half mit Löschen und Retten. Er war unermüdlich und scheuete keine Gefahr. Er holte sogar ein Kind aus den Flammen, wobei er selbst sehr beschädigt ward, aber nichts konnte das ungestüme Pochen seines Herzens beschwichtigen. Das Gut war niedergebrannt, die Besitzer dankten denen, die beim Retten behülflich gewesen waren, und Ludwig vor allen anderen. Der Dank tat diesem aber sehr weh, er hätte gern sein Hab und Gut hingegeben, um ihn zu entschädigen. Man quälte sich mit Vermutungen, wer das Feuer angelegt habe. Weder der Gutsbesitzer noch dessen Sohn hatten jemand beleidigt. Sie kannten keinen Feind. Man hatte nichts gefunden von dem Mordbrenner als ein Wachsstöckchen, welches verlöscht war und seinen Zweck nicht erfüllt hatte. Es gibt so viele Wachsstöckchen in der Welt, dieses konnte unmöglich auf den Schuldigen führen. Ludwig ward täglich ernster und mehr in sich gekehrt. Seine Wangen erbleichten, er schlief nicht des Nachts, sein Gewissen quälte ihn. Er fürchtete, man möge doch einmal entdecken, dass er ein Mordbrenner sei und ihn dafür bestrafen. Eines Tages wurde er wirklich abgeholt und verhört. Einer der Untersuchungsrichter war mit Ludwigs Vater zusammen in der Residenz gewesen und sie hatten zusammen die bunten Wachslichter für den Weihnachtsbaum gekauft. So wusste er, wo solche Lichter waren. Kaum war diese Spur gefunden, so gedachte man des Streites, welchen Ludwig am Vorabend des Brandes gehabt. Dann bemerkte man sein unruhiges Wesen, seine bleichen Wangen. Er ward verhört, gestand und wurde auf viele Jahre ins Zuchthaus verurteilt. So kommt selbst das Geheimnisvollste an den Tag. Christian, der Sohn eines Tagelöhners, ging einst an einem Garten vorüber, wo Aprikosen an einem Baum hingen. Die Früchte waren ganz reif und hatten die schönsten roten Backen. Das will ich mir merken, dachte der naschsüchtige Knabe. Heute Nacht, wenn es dunkel ist, da komme ich und hol sie mir. Als er fort war, kam Peter, der Sohn des Hirten. Sein Vater hatte ihn betteln geschickt und er kam heim mit einem Sack voll Brotrinden. Aber er war sehr müde, und da er noch weit von Hause war, legte er sich vor die Gartentür, welche eine Art von Obdach bot, und schlief ein. Er wachte auf durch ein Geräusch und sah jemand in den Garten steigen. Christian hatte sich zwar vorsichtig umgeschaut, aber den in dem Schatten der Tür ruhenden Hirtenknaben nicht entdeckt. Der kleine Peter erkannte dagegen beim Mondenschein den Einsteigenden, wollte ihn aber nicht stören, weil er fürchtete, derselbe könne ihn schlagen. Er legte sich also auf die andere Seite und schlief weiter. Am andern Morgen ward er unsanft von dem Gärtner geweckt, welcher ihn für den Dieb hielt und ihn durchaus vor die Polizei schleppen wollte. Aber Peter beteuerte seine Unschuld. Er zeigte den Inhalt seines Bettelsacks vor und nannte, da alles nichts half, den wirklichen Dieb. Wirklich fand der Gärtner, welcher gleich in Christians Wohnung ging, die gestohlenen Früchte, während Christian noch fest schlief. Er hatte ja einen Teil der Nacht durchwacht und war fest überzeugt, dass niemand ihn gesehen habe. Gott sieht es aber immer und weiß es auch immer, also zu lenken, dass die menschliche Gerechtigkeit es erfahre und dass schon auf Erden die Strafe den Verbrecher erreicht. Am Anfang hörte Wilhelm nur mürrisch zu. Er hatte ja Schmerzen und diese Schmerzen hatte der Mann, welcher da vor ihm saß, verursacht. Nach und nach aber erweichten die liebevollen Worte sein Gemüt. Es war ihm oft zumute, als werde es plötzlich vor seiner Seele Tag, als falle ein Schleier vor seinen Augen herab und er erkannte eine Wahrheit. Diese Wahrheit hieß aber, ehrlich währt am längsten. Eines Tages, als Wilhelm eine schmerzlose Nacht gehabt hatte und zum ersten Mal das Bett verlassen konnte, freilich mit festgeschientem Arm, frug der Präsident ihn mit seiner freundlichen, sanften Stimme, »Sage mir doch recht aufrichtig, was hast du denn eigentlich mit deiner Hand in meiner Tasche? Was du denn eigentlich mit deiner Hand in meiner Tasche wolltest?« »Wilhelm, ich wollte ihren Geldbeutel herausholen.« »Präsident, wusstest du denn nicht, dass das gestohlen sei?« »Wilhelm, oh ja, das wusste ich sehr wohl.« »Präsident, wusstest du denn nicht, dass das Stehlen Unrecht sei?« »Wilhelm, das wusste ich nicht so ganz genau. Ich wusste nur, dass man gestraft wird, wenn man sich dabei ertappen ließ, und ich habe mich niemals ertappen lassen.« Hier lächelte Wilhelm triumphierend. »Macht dir denn das Stehlen Freude?« »Ja, sehr große, besonders wenn ich es recht geschickt anfing.« und wenn es mir mit großer Mühe gelang. Auch war ich froh, wenn ich etwas nach Hause brachte, und zu Hause konnte man alles brauchen. Wussten denn deine Eltern, dass das, was du nach Hause brachtest, gestohlenes Gut sei?« Wilhelm schwieg verlegen. Er scheute sich, seine Eltern zu verraten. »Die Eltern«, sagte er, »schickten mich mit der Schwester aus, um zu betteln. Es ging aber gar zu langsam. Wir brachten nur wenig zusammen, kaum genug, ein Brot zu kaufen, und ich wollte doch auch manchmal ein Stückchen Kuchen essen. Man sieht so schöne Sachen bei den Konditoren am Fenster stehen. Das gibt Lust zu naschen, und ich fand es ungerecht, dass die Reichen allein solche gute Sachen genießen sollten.« »Präsident, als Gott Reiche und Arme schuf, muß er wohl sehr weise Absichten gehabt haben. Der Arme kann übrigens reich, der Reiche arm werden, der Arme wird aber nur reich durch Arbeit, nicht durch Diebstahl, denn auf der Sünde ruht kein Segen. Ich will dir Mittel an die Hand geben, die dich reich machen können, wenn du brav und arbeitsam werden willst.« »Wilhelm, ja, das will ich.« »Präsident, nun, so gib mir die Hand darauf, dass du nie wieder fremdes Eigentum an dich nehmen wirst.« Wilhelm versprach es. »Präsident, auch versprich mir nie zu lügen.« Wilhelm versprach es auch. »Präsident, so will ich dich in eine Schule bringen, wo du erzogen und unterrichtet wirst. Dann lass ich dir ein Handwerk lernen, welches dich ernähren kann, und du kannst dir eins wählen.« »Wilhelm, ich möchte gern Bäcker oder Konditor werden.« »Präsident, aha, wohl wegen der guten Kuchen.« »Wilhelm, ich meine, es muss eine Freude sein, das bereiten zu können, was so vielen Leuten gut schmeckt.« »Präsident, brav, mein Junge, es ist recht, wenn man nicht bloß an sich selbst, sondern auch an andere denkt.« »Bist du mir noch böse, dass ich dir den Arm in meiner Tasche zerbrach? Ich kann in meiner eigenen Tasche doch machen, was ich will, und was sich unberufen hineinverirrt, muss sich alles gefallen lassen.« »Wilhelm, ich bin jetzt recht froh, dass Sie mir den Arm zerbrachen, und ich will Ihnen immer recht dankbar dafür sein, wenn Sie mir etwas Tüchtiges lernen lassen.« Als der Präsident eines Tages der kleinen Prinzessin begegnete, fragte diese: »Was macht der kleine böse Junge?« »Er ist kein böser Junge mehr«, antwortete der Präsident, »und es würde gar keine bösen Jungen in der Welt geben, wenn die Eltern nicht böse wären.« Er erzählte hierauf, wie Wilhelm erzogen worden und dass er noch andere Geschwister habe. Die Prinzessin frug nun, ob diese auch so böse wären. Man ließ sich nach ihnen erkundigen und hörte bald nur Gutes von Dorothea. Die Prinzessin ließ sie kleiden und in eine Strick- und Nähschule schicken. Die kleine Hanne wurde aber in einer Kleinkinderbewahrschule untergebracht, wo sie beten, singen, stricken und hübsche Verschen lernte. Man hielt sie auch dazu an, sich die Nase zu putzen und die Hände zu waschen, was sie zu Hause nicht nötig hatte. Auch mußte sie hübsch sittsam sein. Der Präsident sagte, auf solche Weise rette man die Kinder vor dem Verderben und führe ihre Seelen dem Himmel zu. Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 6. Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10. Das große Abenteuer. Verliere den Mut nicht in Gefahr, Gott wacht und schützt dich immer da. Täglich besuchte die Prinzessin den Löwen und brachte eine Stunde in der Menagerie zu. Sie war dem Tier sehr dankbar, dass er ihr Kätzchen nicht gefressen hatte, und wollte ihm ihre Erkenntlichkeit beweisen, indem sie ihm alle Tage einige Pfund Fleisch brachte. Dieses Fleisch war hübsch in Stücken geschnitten und auf Papier in einem zierlichen Körbchen geborgen, welches der Bediente ihr nachtrug. Die Fleischstücken reichte sie selbst dem Löwen durch das Gitter, und sie machte es dabei nicht wie der Menageriebesitzer bei der Fütterung, welcher ihm das Fleisch, nachdem er es gereicht hatte, mit dem eisernen Haken so oft wieder entzog, um ihn recht böse zu machen und den Zuschauern ein Beispiel seiner bestialischen Wut zu geben. Nein, sie reichte es dem Löwen recht schnell und ohne sich zu fürchten. Der Löwe kannte auch bald seine kleine Wohltäterin, besonders wenn sie Rosaurus mitbrachte, der ihr gewöhnlich auf der Schulter saß. Wenn sie mit ihrem Gefolge eintrat, legte er sich ganz sanftmütig vor das Gitter nieder und empfing dankbar sein Geschenk. Dabei pflegte er, mit Rosaurus um die Wette zu schnurren. Im Sommer bewohnte die Prinzessin ein Lustschlösschen in einer kleinen Entfernung von der Stadt. Dort durfte sie recht lustig herumspringen und recht wenig Stunden haben. Damit sie ihre Gespielin nicht entbehre, wurde Lissy mitgenommen. Joly und Rosaurus durften natürlich nicht fehlen. Das Schlösschen war von einem hübschen Garten umgeben und an den Garten stieß ein kleiner Wald. Die Kinder durften sich darin nach Belieben ergehen und erfreuten sich des Landlebens, indem sie Blumen suchten, Kränze banden oder Seifenblasen machten. Letztere unterhielten besonders Rosaurus recht gut, welcher immer danach haschte und sehr verwundert war, wenn sie unter seinen Sammetpfötchen zerplatzten. Joly war ebenfalls sehr verlegen, wenn die Kinder ihm ihre Seifenblasen auf die Nase zerplatzen ließen. Er bellte dieselben oft an, zog das Schwänzchen ein und riss vor ihnen aus. Übrigens vertrug er sich viel besser als im Anfang mit Rosaurus, obgleich sich wohl dann und wann bei Fressgelegenheiten ein Streit zwischen beiden erhob. Wegen des »Mein« und »Dein«, so konnten sie doch recht oft niedlich zusammenspielen. Rosaurus mochte wohl einsehen, dass Joly im Vergleich mit dem Pudel Cartouche ein sehr wohlerzogener und höflicher Hund sei. Eines Tages saß die Prinzessin mit Lissy und Mademoiselle Gogo am Rand des Wäldchens auf weichem Rasen und flochten Kränze. Joly und Rosaurus spielten neben ihnen und sie sprachen, wie das häufig geschah, vom großen Löwen, den sie erst gestern besucht hatten. Die Prinzessin lobte ihn abermals, dass er dem Rosaurus nichts zu leid getan, worauf Lissy sagte, »Ich habe neulich gelesen, dass der Löwe, obgleich er eigentlich die Einsamkeit liebt, sich doch leicht an andere Tiere gewöhnen und mit ihnen freundlich verkehren kann. Noch vor nicht allzu langer Zeit gab es in Paris, im Jardin de Plantes, eine Löwin namens Konstantin, welche während mehrerer Jahre mit einem kleinen Spitz sehr glücklich lebte. Man hatte letzteren, welcher weiß und schwarz war, in ihren Käfig geworfen, und er hatte sich an allen Gliedern zitternd in einen Winkel verkrochen. Die Löwin erhob sich langsam, brüllte mit dumpfer Stimme und näherte sich dem armen kleinen Tier, welches ein klägliches Geschrei ausstieß und eine flehende Stellung anzunehmen schien. Sein verzweiflungsvoller Blick schien die Löwin zu rühren, denn sie legte sich ruhig nieder, ohne ihm weh zu tun. Als man bei der Fütterung Konstantin ihre Nahrung gab, ließ sie etwas für den Spitz übrig, er aber wagte nicht, irgendetwas davon zu berühren. Ja, der größte Hunger würde ihn nicht vermocht haben, seinen dunklen Winkel zu verlassen. Am nächsten Tage fürchtete er sich weniger und entschloss sich, das zu verzehren, was die Löwin für ihn übrig gelassen hatte. Am zweiten Tag wagte er es, aus dem Winkel hervorzukriechen und gleich nach der Löwin zu speisen. Nach 8 Tagen erlaubte er der Löwin nicht eher zu fressen, als bis er selbst sich gesättigt hatte, und wenn sie es wagte, sich früher dem Fleisch zu nähern, so sprang der Spitz ihr wütend ins Gesicht und biss sie mit allen Kräften. Im Herbst, als es kalt und feucht wurde, brachte der Spitz die Nächte zwischen den Beinen der Löwin zu, um warm zu liegen, was sie ebenfalls willig geschehen ließ. Zum Dank dafür biss er sie eines Tages in einem Anfall von Wut dermaßen in den Schwanz, dass das Blut strömte und sie zeitlebens eine Narbe behielt. Nach einigen Jahren starb der Spitz an Altersschwäche und Konstantin schien untröstlich über diesen Verlust. Man gab ihr verschiedene andere Hunde, die sie alle erwürgte. Endlich ließ sie den einen am Leben, aber sie zeigte demselben nur die größte Gleichgültigkeit und erwies ihm nie eine Gefälligkeit. Sie starb auch bald darauf, wie man meinte, aus Sehnsucht nach ihrem bösen Spitz. Als Lissy kaum diese Geschichte vollendet hatte, begann Joly zu bellen, und es erschienen 3 wunderliche Wesen, welche unter dem Gestrüpp hervorgekrochen kamen. Es waren 3 Affen. Die Affenmutter trug ihr Kleines, welches krank zu sein schien. Die Tiere nahten sich zutraulich und fletschten die Zähne und hielten die Hände flehend den Kindern hin, die sie vielleicht erkannten, weil sie sie öfters gesehen hatten. Denn diese Affen gehörten zu der Menagerie. Gewiß waren sie entsprungen. Die Prinzessin ließ sogleich Milch und Semmel für sie bringen und mit Äpfeln und Nüssen sie in ein Zimmer locken, wo sie eingesperrt wurden. Nach diesem Ereignis, welches die Kinder sehr beschäftigte, da sie sich gar nicht denken konnten, wie die Affen hatten entspringen können, wandelten sie zusammen in den Wald. Mademoiselle Gogo begleitete sie aus der Ferne, Joly und Rosaurus waren ihnen zur Seite. Letzterer schien ganz besonders gern in dem Wald zu sein, und die Prinzessin befürchtete, das Blut, welches er in des Löwen Käfig geleckt hatte, und sein Anteil an des Löwen Mahlzeit, möge in ihm böse Gelüste entwickelt haben. Jedesmal, wenn er einen Vogel sah, wurde er stutzig, und er vermochte kaum seinen grausamen Appetit unter einer gleißnerischen Freundlichkeit zu verbergen. Die Prinzessin pflegte ihn deshalb an einem rosaroten Atlasband zu befestigen und so an ihrer Seite zu halten, in der Hoffnung, ihn von seinen sündhaften Begierden zu heilen und ihm gute Gewohnheiten zu geben. Als die Kinder nun eine ziemliche Strecke in dem Walde zurückgelegt hatten und Lissy meinte, sie müssten zurückkehren, indem sie Mademoiselle Gogo ganz aus dem Gesicht verloren habe, da vernahm sie ein ungewohntes Knistern im Dickicht. Die Zweige bogen sich und knickten. Rosaurus spitzte die Ohren und Joly zog den Schwanz ein und floh eilend dem Schloss zu. Den Kindern fing es an, ganz unheimlich zu werden. Sie wussten nicht warum, und doch blieben sie stehen und blickten regungslos nach der Stelle, woher das Geräusch kam. Aber welch ein Schreck durchrieselte ihre Glieder, als das Gebüsch sich teilte und niemand anders als der Löwe hervortrat. Sehr feierlich und behutsam blickte er um sich her und schritt mit wahrhaft majestätischem Anstand auf die Kinder zu. Beiden schlug das Herz heftig, und Lissy war so erschrocken, dass sie in Ohnmacht fiel. Die kleine Prinzessin verlor aber nicht die Gegenwart ihres Geistes, und im Vertrauen auf ihre alte Bekanntschaft nahm sie Rosaurus auf die Schulter und blieb vor der ohnmächtigen Lissy stehen. Der Löwe kam näher. Er sah gar nicht grimmig aus, sondern wedelte freundlich mit dem Riesenschweif und legte sich dann vor der Prinzessin nieder. Diese nahm ihren ganzen Mut zusammen, schaute dem Tier in die Augen und sprach einige freundliche Worte zu ihm, wie sie es getan, wenn sie ihm Fleisch in den Käfig brachte. Plötzlich aber vernahm man im Gebüsch Hundegebell und menschliche Tritte. Der Löwe horchte, sprang erschrocken auf und stürzte der anderen Seite des Waldes zu. Da fand er aber Hindernisse. Dichtes Gebüsch hemmte seine Flucht. Jäger kamen herbei und nahten auf Schussweite. 4 Schüsse krachten auf einmal, und wohlgetroffen, mit furchtbarem kläglichen Gebrüll, fiel das edle Tier nieder und wälzte sich in seinem Blute. Niemand wagte es, sich dem König der Tiere während seines Todeskampfes zu nähern. Die Prinzessin aber wandte sich der ohnmächtigen Freundin zu, welche mit Hilfe der herbeigeeilten Mademoiselle Gogo auch bald wieder zu sich kam. Wie aber hatte der große Löwe den Käfig durchbrechen und in den Wald gelangen können? In der vorhergehenden Nacht waren durch die Kohlen eines Bratwurstfeuers unter andern Buden auch die Menagerie in Brand geraten. Das trockene Holz des Gerüsts hatte rasch die Flammen verbreitet, welche allen Löschungsversuchen des Menageriebesitzers trotzten. Die Tiere stießen die schrecklichsten Töne aus. Sie liefen angsterfüllt in ihren Käfigen umher. Die Papageien schlugen mit den Flügeln, die Affen sprangen herum und schrien wie die kleinen Kinder. Aber die Raubtiere waren fürchterlich. Der Tiger fletschte die Zähne, indem er sich in den Hintergrund des Käfigs zurückzog. Er schien das feindliche Element auffressen zu wollen. Trostlos sprang der Eisbär in seinem Gefängnis hin und her. Die Hitze erschien ihm unerträglich, und als sein schöner weißer Pelz Feuer fing, da meinte man, die ganze Welt müsse untergehen, so tief und trostlos war sein Brummen. Der Panther und der Luchs versuchten, an den eisernen Stäben emporzuklettern. Sie klammerten sich fest daran, bis dieselben glühend wurden. Heulend ließen sie dann los von ihrem Halten und fielen auf den Boden des Käfigs herab, wo sie in gewaltigem Todeszucken im Rauch erstickten und dann verbrannten. Als der Menageriebesitzer sah, dass er das Feuer nicht mehr löschen konnte, war er darauf bedacht, wenigstens einige seiner Prachtstücken zu retten, und er versuchte, den Wagen, worauf der Käfig des Löwen stand, aus der Wagenreihe herauszuziehen. Dabei fiel der selber aber um. Die Tür sprang durch die Erschütterung auf, und der vom Teuer und Todesangst wilde Löwe kam heraus. Das Tier war keineswegs wütend, als es seine Freiheit erlangte, im Gegenteil, es war schüchtern und furchtsam, und es wäre dem Menageriebesitzer ein leichtes gewesen, es wieder einzuschließen, wenn er nicht selbst unter dem umgestürzten Wagen gelegen hätte. Ehe er sich unter demselben hervorhelfen konnte, war der Löwe langsamen Schrittes durch die schreiende und flehende Menschenmenge, die das Feuer herbeigelockt hatte, dem Walde zugeschritten. Er hatte sich sogar einige Mal sehr würdevoll umgeschaut, und als er die Feuerflamme sich noch einmal betrachtet hatte, war er zögernd in das Dickicht verschwunden. Nachdem der Menageriebesitzer noch einige andere Tiere in Sicherheit gebracht hatte, war er seinem Löwen in den Wald gefolgt, in der Hoffnung, ihn zurückzulocken. Derselbe hatte aber seitdem die Bekanntschaft einer Schafherde gemacht und einen Hammel verspeist. Dadurch war ihm der Sinn für die Freiheit aufgegangen. Sein Instinkt war erwacht, und er gehorchte nicht mehr der bekannten Stimme, sondern entfernte sich von dem rufenden Herrn in würdevollem Schritt. Man erzählte nun, der Löwe habe auch ein Kind erwürgt, und die Polizei hielt es demnach für ihre Pflicht, sich in die Sache zu mischen. Trotz den dringenden Bitten des Menageriebesitzers, der so gern seinen Löwen erhalten wollte, wurden Jäger ausgeschickt, um den gefährlichen Gast der Wälder und Felder zu erlegen, damit derselbe kein weiteres Unheil anrichten könne. Ende von Abschnitt 6. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 7. Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 11. Aus der Naturgeschichte des Löwen. Und herein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Er sieht sich stumm, ringsum, mit langem Gähnen. Er schüttelt die Mähnen und legt sich nieder. Als der letzte Lebensfunke des Löwen verlöscht war, kam der Menageriebesitzer herbei. Er warf sich über die Leiche seines Prachtstückes und weinte laut. Mit seinen Tieren hatte der arme Mann sein Vermögen verloren. Die kleine Prinzessin erbot sich, ihm die Haut des Löwen abzukaufen. Sie wollte dieselbe ausstopfen lassen und im Lustschlösschen aufstellen, da ein in dessen Umgegend erschossener Löwe gewiß zu den Seltenheiten gehöre. Dann lud sie den betrübten Mann ein, seine Affen in Empfang zu nehmen, deren Erscheinen man sich jetzt erklären konnte. Jetzt bemerkte man auch, dass das kleine Äffchen an Brandwunden leide, und man verband es mit kühlender Salbe, wobei es ganz still hielt. Sodann lud man den Menageriebesitzer ein, den Tee mit der Prinzessin zu trinken. Die Kinder gedachten an ihn, viele Fragen über seine Tiere zu tun und sich zu erkundigen, wie er sie erhalten habe. Den Löwen, erzählte er, habe ich, als er noch ganz klein war, einem Araber abgekauft. Der Araber hatte nämlich ausfindig gemacht, dass ein Löwenpaar in einer Höhle seine Jungen großziehe. Die Löwen pflegen nun niemals, ihre Jungen allein zu lassen, und wachen deshalb abwechselnd bei ihnen. Wenn die Löwin die Wache hat, ist sie stets mit ihren Kleinen beschäftigt. Der Löwe aber, welcher meist müde von der Jagd nach Hause kommt, benutzt die Zeit der Beaufsichtigung, um zu schlafen, und da schläft er oft sehr fest mit den Kleinen um die Wette. Diesen Augenblick hatte der Araber nun von einem nahen Baume erlauert. Als die Löwin einige Minuten fort war, kletterte er herab, kroch in die Höhle und nahm zwei kleine Löwen, die er in seinen Busen barg. Sie winselten etwas, und der Vater knurrte im Schlafe so stark, dass der Araber schon meinte, er sei verloren. Er eilte so schnell als möglich fort nach einer Stelle auf einem Hügel, wo ein Pferd seiner wartete. Er hatte solches indes noch nicht erreicht, als er die Löwin hinter sich herkommen sah, mit dem Ausdruck und dem Gebrüll der höchsten Wut. In großen Sätzen durchraste sie das Tal, und der Araber wäre verloren gewesen, wenn er nicht die Gegenwart des Geistes gehabt hätte, eines der kleinen Löwen niederzulegen, so daß die Mutter es finden mußte. Dann bestieg er das Pferd und jagte davon. Als er mir den jungen Löwen brachte, hatte derselbe ihn mit scharfen Krallen die Brust zerkratzt, so daß das Blut in Strömen herabrieselte. Ich mußte dem Araber viel Geld für den jungen Löwen zahlen und hatte dann noch große Mühe, ehe ich ihn groß brachte. Da können Sie es sich wohl denken, wie sehr es mich betrübt, das schöne Tier nun verloren zu haben. Tränen strömten seine Wangen herab. Dann erzählte er weiter, es ist schon so viel von den Gewohnheiten des Löwen erzählt worden, und dennoch gibt es noch manchen wenig bekannten Zug in seiner Lebensweise. Wenn der Löwe in Gesellschaft jagt, so wird der Älteste immer zuerst das Wild anfallen. Ist er so glücklich, dasselbe zu erlegen, so streckt er sich während einer Viertelstunde an dessen Seite nieder, um wieder zu Odem zu kommen, und seine Gefährten lagern sich um ihn her. Hat er sich genugsam ausgeruht, so erhebt er sich und verzehrt den Bauch und die Brust des getöteten Tieres. Das sind die Lieblingsbissen des Löwen. Sodann legt er sich abermals nieder, ohne dass seine Gefährten oder seine Jungen sich die geringste Bewegung erlauben. Erst wenn sein Hunger vollständig befriedigt ist, fallen sie über das getötete Tier her und zerfleischen es. So auch, wenn ein junger Löwe auf der Jagd glücklich war und ein alter ihm naht, wird er sich stets zurückziehen und warten, bis der Alte seine Mahlzeit vollendet hat. Ich beobachtete einst einen großen Löwen, welcher im Gebüsch lag und verschiedene Mal seinen ungeheuren Satz nach einem alten Baumstamm richtete, gleichsam um Kräfte und Blick zu üben. Ich kannte in Bethanien einen Mann, welcher auf einer Fußreise nach einer Quelle einlenkte, wo er eine Gazelle zu erlegen hoffte. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als er diese Quelle erreichte. Da er kein Wild bemerkte, legte er die Flinte auf einen von wildem Dorngebüsch beschatteten Felsen. Er frischte sich mit dem kühlenden Trunk an der Quelle und streckte sich dann auf dem Felsen nieder, wo er, nachdem er seine Pfeife geraucht hatte, einschlief. Bald darauf erweckte ihn indes die Hitze der Sonne, welche die Felsenwände zurückstrahlte. Und als er die Augen aufschlug, erblickte er zu seinen Füßen einen großen Löwen, welcher in liegender Stellung seine glühenden Augen auf ihn gerichtet hatte. Er blieb einige Augenblicke regungslos, bis er seine Geistesgegenwart wieder erhielt. Verstohlen blickte er nach seiner Flinte und machte eine Bewegung, dieselbe zu ergreifen. Dem Löwen entging solches indes nicht. Er richtete das Haupt empor und erhob ein furchtbares Gebrüll. Zu verschiedenen Malen erneuerte der arme Mann den Versuch, seine Waffe zu fassen, und jedes Mal drohte ihm der wütende Löwe von neuem mit seinem Gebrüll. Die Lage des Hottentotten wurde immer peinlicher. Der Felsen, worauf er lag, war so heiß, dass er kaum seine nackten Füße darauf konnte ruhen lassen. Tag und Nacht verstrichen, ohne dass der Löwe seine Lage gewechselt hätte. Abermals ging die Sonne empor, und die Glut ihrer Strahlen ward bald so heftig, dass die schmerzhaften Füße ganz gefühllos wurden. Gegen Mitte des Tages erhob sich der Löwe und begab sich an die Quelle, indem er bei jedem Schritt den Kopf umdrehte, um seinen Gefangenen zu bewachen, und sobald als dieser nur die kleinste Bewegung mit der Hand machte, drohte das Tier über ihn herzustürzen. Als es getrunken hatte, legte es sich wieder an seinen Platz, und es verstrich eine zweite Nacht, ohne dass sich das Auge des Königs der Wälder von dem armen Hottentotten abwandte. Am nächsten Morgen erhob sich der Löwe abermals, um seinen Durst zu löschen, als ein fernes Geräusch sein Ohr erreichte. Er horchte auf und verschwand im Gebüsch. Der Hottentotte nahm alle seine Kräfte zusammen, um seine Flinte zu ergreifen, und wollte sich, nachdem dieses ihm gelungen, aufrichten, fiel aber wieder nieder, da seine Füße ihn nicht tragen konnten. Mit der Flinte kroch er an die Quelle und trank in langen Zügen. Dann erst betrachtete er seine Füße und entdeckte, dass seine Zehen ganz verbrannt waren. Er setzte sich nieder, um die Rückkehr des Löwen zu erwarten, entschlossen, sein Gewehr in dessen Hirn zu entladen. Da er ihn aber nicht zurückkehren sah, begann er auf allen Vieren den Weg nach seiner Wohnung einzuschlagen, in der Hoffnung, einem Reisenden zu begegnen, der ihm weiterhelfe, was auch geschah. Man brachte ihn an einen sicheren Ort, wo er gepflegt werden konnte. Er verlor indes die Zehen und konnte niemals wieder sich des vollständigen Gebrauchs seiner Füße erfreuen. Der Löwe ist beim Fressen, wenn er Hunger hat, sehr grimmig, gesättigt ist er aber ganz mild. Bei der Jagd ergreift er nie offenbar die Flucht oder zeigt Furcht. Sucht er auch wegen der Menge der Jäger sich zu entfernen, so weicht er doch nur langsam und Schritt vor Schritt und wendet sich von Zeit zu Zeit um. Erreicht er einen Wald, so flieht er schnell, bis er wieder ins Freie kommt. Dann geht er wieder schrittweis oder wird er zu sehr gedrängt, auch laufend, aber nie springend. Er läuft wie ein Hund gerade und vorgestreckt fort. Will er aber selbst angreifen, so springt er auf den Raub, sobald er ihm nahe ist. Auch ist es wahr, dass er das Feuer fürchtet. Er hat keine besondere Vorliebe für Menschenfleisch und zieht jedes andere demselben vor. Nur wenn er zu alt ist, um Jagd auf die Tiere zu machen, nähert er sich gern den Städten und fängt Kinder zu seiner Nahrung. Er gibt den Hottentotten immer den Vorzug vor den weißen Menschen, vielleicht weil sie unbekleidet sind. Er durchbricht oft die Reihen der Jäger, um sich das erwählte Opfer herauszusuchen. Wenn der Löwe alt wird, verliert er die Zähne, dann hat er wenig Mut, und man sah einen Löwen, der vor einem Schweine floh, welches sich wehrte und die Borsten gegen ihn sträubte. Er kann übrigens viele Pfeilschüsse aushalten, nur nicht in den Weichen. Am Kopf ist er am fettesten. In Libyen glaubt man, er verstehe das Flehen der Frauen. Eine Gefangene, welche mit ihrem Kind am Wege stand, sah plötzlich einen Löwen vor sich liegen. Da warf sie sich im Schrecken vor ihm nieder und bat ihn jammernd, sie und ihr Kind zu verschonen. Da soll er aufgestanden und fortgegangen sein. Die Absicht des Löwen verrät der Schwanz. Wenn sich derselbe nicht bewegt, so ist das Tier guter Laune. Ist es das nicht, so schlägt er mit dem Schweif auf die Erde und bei wachsender Wut sich selbst auf den Rücken, gleichsam, als wollte er seinen Zorn dadurch noch mehr reizen. Kämpft die Löwin für ihre Jungen, so heftet sie die Augen auf den Boden, um nicht vor den Waffen zu erschrecken. Wenn man indes dem Löwen eine Decke über Kopf und Augen wirft, da ist seine Kraft gebrochen und man kann ihn sogar binden, so furchtsam ist er. Zwei Jäger stießen plötzlich auf einen Löwen, welcher im Gras lag und mit dem Schweif schlug. Beide sehen ein, dass es um sie geschehen sei. Als der Löwe nun auf den einen zusprang, wich derselbe schnell aus, packte das Tier an der Mähne und klammerte sich fest an ihn. Der Löwe schüttelte und wälzte sich mit dem Unglücklichen, welcher endlich von seinem Halten loslassen mußte. Schon sah er den Rachen über sich geöffnet, als er mit beiden Händen hineinfuhr und des Löwen Zunge packte. Währenddem zielte der andere Jäger nach dem Tier und traf es tödlich. Sobald ein Pferd einen Löwen riecht, achtet es nicht mehr auf Zaum und Gebiss, sondern reißt mit dem Reiter aus und wirft ihn ab. Der Löwe verfolgt indes das Pferd und lässt den Reiter liegen. »Als ich«, erzählte der Menageriebesitzer, »weiter in der Nähe des kleinen Sonntagflusses reiste, hörte ich zum ersten Mal die Löwen die ganze Nacht hindurch brüllen. Das Brüllen besteht aus einem groben, unartikulierten Laute, der etwas Hohles hat, wie der Schall eines Sprachrohrs. Es ist ein Mittelding zwischen U und O und scheint aus der Erde zu kommen, so daß man die Richtung nicht erraten kann. Daher wissen die erschreckten Tiere auch nicht, wohin sie fliehen sollen, sondern laufen im Dunkeln hin und her und fallen dem Feind in den Rachen. Während des Brüllens hält nämlich der Löwe das Maul gegen die Erde. An unserem Vieh konnten wir es jedes Mal erkennen, wenn sich Löwen näherten, selbst wenn sie nicht brüllten. Die Hunde wagten nicht einen Laut von sich zu geben, die Ochsen und Pferde holten tief Atem und zogen langsam an den Riemen, womit sie an die Wagen gebunden waren, legten sich auf die Erde und standen wieder auf, als wenn sie in Todesangst wären. Die uns begleitenden Hottentotten machten sodann Feuer, legten ihre Wurfspieße neben sich und die Europäer luden die Flinten mit Kugeln. Obschon die Löwen das Feuer fürchten, so wußten die Hottentotten doch Beispiele, daß sie Menschen davon weggeholt und ganz in der Nähe aufgefressen hatten. Sie verboten, zur Unzeit zu schießen, damit im Finstern nicht ein Mensch getroffen werde, und beschlossen, das Tier mit ihren Spießen anzugreifen, während andere sich ihm an die Füße hängen sollten. Sie behaupteten, daß der Löwe den Menschen, den er überwältigt und unter sich liegen hat, nicht sogleich töte, sofern derselbe ruhig bleibt, sondern ihm erst später unter fürchterlichem Gebrüll einen Schlag auf die Brust gebe. Die Hottentotten waren indes sehr mutig und bezeigten keine Furcht. Einer der Ochsen zeigte sich ganz besonders ängstlich, so daß es ihm sogar vor Schreck im Leibe rumpelte. Ebenso benahm sich auch ein Hengst, und beide Tiere hatten noch nie einen Löwen gesehen. Dagegen schienen die gemsenartigen Tiere ihn nicht zu wittern, da sie an seinem Versteck oft so sorglos vorübergehen, wenn sie ans Wasser wollen, um ihren Durst zu löschen, und dann auch meist seine Beute werden. Will man durch Flüsse setzen, so pflegt man mit der großen Ochsenpeitsche so laut als möglich zu klatschen, um auf diese Weise die lauernden Löwen aus ihrem Hinterhalte zu vertreiben. Das Klatschen der Peitsche tönt weiter als ein Flintenschuss. Ein Hottentotte bemerkte eines Tages am oberen Sonntagsfluss, daß ihm ein Löwe 2 Stunden lang nachschlich, und schloß daraus, daß derselbe nur die Nacht abwarte, um über ihn herzufallen. Da er nichts als einen Stock bei sich hatte, versteckte er sich beim Einbruch der Nacht in eine Kluft an einem Abgrund, steckte Hut und Wams auf den Stock, den er aus der Kluft herausragen ließ, indem er ihn von Zeit zu Zeit bewegte. Der Löwe schlich ganz leise wie eine Katze herbei, Dann sprang er auf den Hut zu und stürzte die Felsen hinab. Es ist merkwürdig, dass der Löwe den Menschen gewöhnlich nur verwundet oder eine Weile wartet, bis er ihm den tödlichen Streich gibt, während er die Tiere augenblicklich tötet. So hatte einer zwei Ochsen, als sie kaum vom Wagen ausgespannt waren, auf der Stelle den Rücken entzwei geschlagen. Ein Mann hatte es mit seinen zwei Söhnen gewagt, die Jagd auf einen Löwen zu machen. Sie waren zu Fuß, und als der Löwe hervorstürzte, hat er schnell einen ergriffen und ihn unter sich geworfen. Und dennoch hatten die beiden anderen Zeit, den Löwen zu erschießen und den Unglücklichen zu retten. Ich habe selbst einen am Backen scheußlich verwundeten Hottentotten gesehen, dem auf einer Jagd ein Löwe bloß diesen Biss beigebracht hatte, ohne ihm weiter etwas zu tun. Ein anderer hatte einen Mann bloß in den Arm gebissen. Da er in der Regel keinen Widerstand begegnet, so scheint er den Mut leicht zu verlieren, wenn man ihm dergleichen entgegensetzt. In der Berberei, wo er die Übermacht des Menschen mehr kennengelernt hat, soll er sich sogar mit Stockschlägen von Weibern und Kindern vertreiben lassen. Die Stärke des Löwen ist außerordentlich. Er schleppt ein Rind im Rachen fort, wie die Katze eine Maus, und springt dabei sogar über Gräben. Ein Büffel ist ihm jedoch zu schwer. Am Buschmannsfluss sahen zwei Bauern einmal einen Löwen, welcher einen Büffel fortschleppte. Sie vertrieben aber den Löwen, weil sie selbst Lust nach dessen Beute hatten. Er hatte dem Büffel das Gedärm aus dem Leibe gerissen, um ihn leichter fortschaffen zu können. Als sie das Fleisch auf den Wagen luden und fortfuhren, sah er sich recht oft aus dem nahen Wald zu ihnen um, ohne Zweifel, nicht ohne großen Verdruss. Wenn er den Sieg über den Büffel davonträgt, so geschieht das bloß durch Überfall aus einem Hinterhalte, nicht durch freien Kampf auf dem Felde. Er springt auf ihn los, setzt ihm die Klauen an den Hals, schlägt ihn mit der Tatze ins Gesicht, schlingt sich um den Kopf, zieht ihn bei den Hörnern zu Boden und sucht ihm Maul und Nase zuzudrücken, bis er erstickt oder an seinen Wunden verblutet. Übrigens wehren sich die Büffel, besonders wenn sie Kälber haben, und ein Löwe soll von einer Herde Kühe, welche er bei hellem Tage angriff, totgestoßen worden sein. Ein Dutzend gewöhnlicher Hofhunde werden übrigens bei Tag auch Meister des Löwen. Sein Stolz hält ihn nämlich ab, vor ihnen zu fliehen, und er setzt sich bloß hin, um sie mit den Tatzen abzuwehren, wobei er freilich zwei bis drei totschlägt, aber von den anderen zerrissen wird. Der Löwe ist viel leichter zu töten als andere Tiere. Büffel und große Gemsen laufen mit einem Schuss durch Bauch und Gedärm davon, der Löwe aber bekommt gleich Erbrechen und wird unvermögend zu laufen. Der Löwe ist übrigens eines der trägsten Raubtiere und gibt sich nicht gern die Mühe, etwas aufzusuchen, solange er nicht vom Hunger gedrängt ist. Am Komesberge im Lande der Nomaden wollte ein Hottentotte eine Herde Vieh ins Wasser treiben, als er einen Löwen entdeckte. Er floh mitten durch die Herde, in der Hoffnung, dass der Löwe eher ein Stück Vieh ergreifen würde, als ihm zu folgen. Keineswegs, der Löwe brach durch die Herde und folgte dem Hottentotten, der jedoch noch so glücklich war, auf einen Aloebaum zu klettern und sich hinter einen Haufen Nester des grauen Webervogels zu verstecken. Der Löwe tat einen Sprung hinauf, verfehlte aber seinen Zweck und fiel auf den Boden. In mürrischem Schweigen ging er um den Baum, warf dann und wann einen schrecklichen Blick hinauf, legte sich endlich nieder und ging 24 Stunden nicht von der Stelle. Endlich begab er sich nach der Quelle, um seinen Durst zu löschen. Der Hottentotte stieg herunter und lief nach Haus, welches nur eine halbe Stunde entfernt war. Der Löwe folgte ihm und kehrte erst 300 Schritt vom Hause um. Der Löwe greift, nach Aussage der Jäger, kein Tier und keinen Menschen an, wenn sie nicht fliehen, ohne vorher in einer Entfernung von 10 Schritt sich niedergelegt und seinen Sprung abgemessen zu haben. Daher schießen die Jäger ihn nicht eher, als bis er sich gelegt hat, weil sie dann richtig vor den Kopf treffen. Begegnet man unbewaffnet einem Löwen, so sind Mut und Geistesgegenwart das einzige Rettungsmittel. Wer entflieht, ist unfehlbar verloren. Wer ruhig stehen bleibt, den greift der Löwe nicht an. Die erhabene Gestalt des Menschen flößt ihm, vorausgesetzt, dass er den leichten Kampf mit den Menschen noch nicht versucht hat, eher Furcht und Misstrauen in seine eigene Kraft ein, und eine ruhige Haltung verstärkt diesen Eindruck mit jedem Augenblick. Wenn er sich auch zum Sprung niederlegt, so wird er denselben doch nicht wagen, wenn man ihn unbeweglich wie eine Bildsäule ins Auge schaut. Man muss sich hüten, durch eine unbedachtsame Bewegung Furcht zu verraten. Der Ausgang beweist, dass er selbst sich nicht minder gefürchtet hat als der Mensch, denn nach einiger Zeit erhebt er sich langsam, geht unter beständigem Umsehen einige Schritte zurück, legt sich nieder, entfernt sich abermals in immer größeren Zwischenräumen und nimmt endlich, wenn er ganz außer dem Wirkungskreis des Menschen gekommen zu sein glaubt, in vollem Laufe die Flucht. Der Löwe wägt die Gefahr ab, der Panther aber stürzt sich blindlings auf den Feind, unbekümmert, ob er siegen oder unterliegen werde. So erzählte der Menageriebesitzer lange den Kindern, und von Zeit zu Zeit brachen immer wieder seine Tränen aus. »Oh«, sagte er betrübt, »wo werde ich wieder einen Löwen bekommen, der so klug ist wie der meinige und so schön Komödie spielen kann?« »Wie, Komödie?« riefen die Kinder einstimmig. »Ja, auf einem großen Theater in Paris.« »Man erzählt nämlich eine Geschichte von einer englischen Dame, welche nach einem anderen Weltteil reisen wollte, um ihren Mann zu besuchen. Das Schiff legte an der Küste von Afrika an, um Wasser einzunehmen, und die Frau stieg mit ihrem Kind ans Land. Sie setzte letzteres unter einen Baum, um einen Trunk zu holen, und als sie wieder zurückkehren wollte, erblickte sie mit Schrecken einen Löwen, welcher um das Kind herumging, es beschnupperte und leckte. Als das kleine Wesen über die unsanfte Berührung seiner rauen Zunge zu schreien begann, stutzte der Löwe und entfernte sich in ruhigem Schritt. Die Mutter eilte nun herbei, sie hatte schon gemeint, ihren Liebling tot oder verstümmelt zu finden, aber siehe da, er war unversehrt, und sie sank nieder auf das Knie neben dem Kinde und dankte Gott, dass er das Herz des Raubtiers gerührt hatte. Diese Geschichte wird nun als Singspiel in Paris aufgeführt, und mein Löwe spielte mit. Ich hatte ihn seit seiner frühesten Kindheit darauf abgerichtet.« Die kleine Prinzessin fragt ganz erstaunt, »aber wenn er nun wild wird?« Und Lissy fügt hinzu, »fürchtet sich denn das Publikum nicht?« »Das Publikum weiß wohl«, versetzte der Menageriebesitzer, »dass mein Löwe von 4 dicken Seilen gebunden ist, die man aber nicht sieht.« Die Prinzessin, »das Kind ist wohl durch eine Puppe vorgestellt?« Der Menageriebesitzer, »nein, es ist ein lebendiges Kind.« Prinzessin, »aber welche Mutter wird ihr Kind zu so etwas hergeben?« Menageriebesitzer, »das Kind läuft keine Gefahr, denn es liegt unter einem Gitter von starkem Draht. Dieses schützt vor des Löwen Zahn und Zunge, während es für das Publikum unsichtbar ist.« Als der Menageriebesitzer seine Erzählung beendet hatte, begab er sich auf den Heimweg. Die Kinder aber plauderten noch lange über das Löwenabenteuer, über den Löwen und dessen Naturgeschichte. Ende von Abschnitt 7. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com. Abschnitt 8 von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12. Der Kater Rosaurus will König der Wälder werden. Hochmut tut selten gut. Das Kind, welches der Löwe gefressen hatte, war niemand anderes als die kleine Hanne. Dorte hatte sie wie gewöhnlich sorgsam angekleidet, gewaschen und gekämmt, um sie in die Kleinkinderbewahrschule zu bringen. Sie hatte ihr auch ein Taschentuch mitgegeben, was sie wohl konnte, da Wilhelm deren so viel gestohlen hatte. Hanne aber wollte nicht in die Bewahrschule gehen, sondern lieber auf der Straße spielen. Sie war noch immer ein ungehorsames Kind, und als die Schwester mit ihr auf dem Wege war, riss sie sich los von deren Halten und lief weg. Sie hatte sich im nahen Gebüsch verstecken wollen, bis Dorte selbst in die Schule gehen musste, dann wäre sie während mehrerer Stunden ganz ohne Aufsicht gewesen. Hannchen wußte nicht, daß man nicht davonlaufen müsse vor dem Löwen, und als sie das große Tier erblickte, war sie trotz ihrem Schrecken auf nichts als auf ihre Flucht bedacht. Sie riss aus, so schnell die vor Angst zitternden Füße sie tragen konnten. Aber der Löwe hatte sie mit 2 Sprüngen erreicht. Er mußte noch hungrig sein, trotz des erlegten Schafs, bei dessen Verzehren seine Verfolger ihn gestört hatten. Mit seiner großen Tatze schlug er das Kind zu Boden, und bald war sie mit Haut und Haaren verspeist. Der Ungehorsam wird immer bestraft, auch wenn keine Löwen frei im Walde herumlaufen. Der große Löwe wurde nun ausgestopft und im Lustschloss der Prinzessin aufgestellt. Er stand im Hausplatz, und wer zur Haustür hereintrat, bewunderte das schöne Tier.